Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffs. Ich bin Gregor. Warum musstest du denn da jetzt nachdenken? Was wolltest, ja, was weil wolltest ich, du sagen? Ich dachte, mir fällt noch ein geiler, lustiger Name ein. Aber Gregor ist schon lustig genug. Und geil vor allem. Ulfried. Ja. Ulfried. Reinhard Schlottenbach der Vierte bin ich. Bombastus. Ja. Wer deucht denn, dass ihr es seid hier? Das macht keinen Sinn, oder? Nein, wer seid ihr denn? Aber ich bin Johannes Heesters. Echt? Ja. Glaube ich nicht. Du bist doch Terence Chill. Und du bist doch Robinson Huso, oder? Ich bin Robinson Huso, ja. Robinson, ja, Chris und Wolf sind auch krass am Start. Ja. Ja. Und freuen sich auf eine nette Aufnahme zu Xbox. Ja, was? Oh, nein. Du hast das Memo noch nicht bekommen, oder? Was war das Thema? Minecraft? Ich bin einfach nur hier, weil die Leute draufstehen. Nein, nein, wir machen den Xbox 360-Port von Minecraft, wo Dota nachgebaut wurde. Darüber geil, da freue ich mich schon. Fantastisch. Das im nächsten Horror-Podcast. Horror, da wird es auf jeden Fall ein Horror-Podcast, wenn wir über das Thema dann ausgiebig reden. Nein, es ist weder Minecraft noch leider nicht Dota, sondern wir haben uns heute mal zusammengefunden, nicht um über eine Konsole zu reden, nicht über eine Spieleserie, sondern über ein eher, ja, allgemeineres Thema, wie will man es nennen, eher eine nicht so ganz greifbare Sache. Ne? Wir haben jetzt hier nicht eine Liste von Spielen, die wir abarbeiten können, sondern es dreht sich um das schöne Thema Storytelling in Videospielen. Das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld und vor allem auch ein kontroverses Thema. Ne? Also immer, wenn man über Storytelling in Videospielen spricht, dauert es ungefähr 11 Sekunden, bis irgendjemand sagt, ja, aber die Storys in Videospielen sind alle scheiße. Das sowieso. Und es, na gut, jetzt hat es gerade, warte mal, 2 Minuten 45 gedauert, bis es das erste Mal gesagt wurde. Weil ich vorher nicht zu Wort kam. Ja, genau. Ich schneide es vielleicht nochmal an den Anfang dort rein. Ja, genau, damit aber du hast absolut recht, Wolf, das ist so ein, fast schon mehr so ein Reizwort. Ne? Sobald, total, ja. Sobald im Zusammenhang mit Videospielen Storytelling, das Wort Storytelling dann fällt, ist entweder jemand sofort auf 180 oder jemand will sofort dann seinen eigenen Spielgeschmack verteidigen und erklärt, warum diese Story der Höhepunkt der schreiberischen Könnens ist und so weiter und so fort. Vor allem, wenn da noch jemand dabei ist, der vielleicht von Videospielen nicht so viel Ahnung hat oder noch nicht so wahnsinnig viele Spiele gespielt hat. Wenn man, ich sag mal so, als Otto Normal-Papa, der seinem Kind zu Weihnachten mal ein Spiel mitbringt oder so, von großen Handelsketten, wenn man sich da mal die Spieleregale anguckt, könnte man echt denken, dass es mittlerweile nur noch so Kinect-Familien-Hüpfspiele gibt, die natürlich keine Story haben. Oder so Spiele wie Battlefield und Call of Duty, wo es eigentlich nur darum geht, dass man als amerikanischer Soldat die Welt rettet und um einen rum alles explodiert. Also ich glaube, da braucht es schon ein paar richtige Experten, um mal hier ein paar gute Stories zu nennen, weil die meisten wirklich, ich will nicht sagen Schrott, aber im Vergleich mit Literatur und Film hinkt das Thema das Medium Videospiele echt noch storytechnisch sehr weit zurück, ne? Also ich habe mir speziell in der Hinsicht einige Gedanken gemacht, einfach weil ich von den Spielen aus, ja, die Sachen, die du genannt hast, natürlich Ego-Shooter, Kinect-Sachen, aber auch viel der üblichen zählen zum Beispiel nicht zu meinem üblichen Spielerepertoire, weil ich spiele seit jeher eigentlich wirklich mehr nicht nur Rollenspiele, sondern auch Grafik-Adventures oder auch in letzter Zeit sehr, sehr viel Visual Novels. Das sind quasi japanische Text-Adventures, die mit Bildern und Ton dann begleitet werden. Auf Japanisch? Hentai. Da denk, sei du doch denk, ehrlich, du, sei du, doch ehrlich. Komm, nein, kein Hentai. Kein Hentai. Sowas zum Beispiel wie 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Das klingt aber schon mal. 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Das ist doch ein Porno. Das ist eine Visual Novel für den Nintendo DS. Also. Quasi Saw auf einem Schiff, wo du einen von 9 entführten Leuten spielst, die von einem Saw-mäßigen Serienkiller auf dem Schiff eingesperrt wurden und müssen dort sehen, ob sie von diesem Schiff entkommen, weil es gerade untergeht. Okay, das gibt's für ein DS. Das klingt aber ganz geil. Das klingt gut, schon wieder. Warum gibt's sowas nicht auf großen stationären Konsolen? Sowas will ich auf dem Sofa mit einem großen Fernseher zocken. Mann. Egal, ist nicht das Thema. Aber in der Hinsicht, ich habe mir in Sachen denn einfach Gedanken gemacht, weil ich eher zu Spielen tendiere, die sich eher mit Charakteren, mit Story dort auseinandersetzen. Aber der Begriff Storytelling an sich selbst, ich würde gerne einmal kurz in die Runde geben, was versteht ihr unter Storytelling in Videospielen? Woran denkst du als erstes, wenn du Storytelling hörst, Wolf? Also da denke ich zum einen, was ich gerade gesagt habe, daran, dass die meisten Videospiele wirklich sehr, sehr schlechte Stories haben. Und das werden wir, glaube ich, auch noch machen, aber ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einer Art wie etwas erzählt ist und der eigentlichen Erzählung. Und ich glaube, dass Videospiele ihre Storys recht gut erzählen können, aber das, was sie erzählen, ist seltenst wirklich qualitativ hochwertig und mitreißend. Ich glaube, da reden wir gleich auch nochmal im Detail drüber. Also so. Und dann als zweites denke ich dann wieder an die positiven Beispiele, wie zum Beispiel Silent Hill 2, was für mich immer noch storymäßig ganz weit vorne ist. Ich glaube, das wird dann auch sehr lange da bleiben. Ja, und generell, wie du schon gesagt hast, Storytelling in Videospielen ist halt so ein Reizwort. Also mein erster Impuls ist immer sofort, das zu verteidigen gegen Kritiker, die vielleicht noch nicht mal eine Kritik geäußert haben, aber weil man halt als Videospieler so darauf konditioniert ist, sich verteidigen zu müssen. Möchte ich das als allerliebstes sofort gleich tun, dieses Thema verteidigen. Aber dann fällt mir auf, wenn ich nochmal nachdenke, dass viele Kritiker ja eben auch recht haben, dass wirklich das Thema Storytelling in Videospielen ist auch echt ein schwieriges. Also ich bin beim Reizwort Storytelling in Videospielen bin ich in der Tat sehr, sehr hin und her gerissen. Ich habe da viele Liebhaberstücke, aber manchmal treibt es mir auch wirklich die Tränen in die Augen und es gibt so Momente, da schäme ich mich ein bisschen für unser Hobby, wirklich. Ja. Aber gut, darüber müssen wir dann noch reden. Da müssen wir gleich nochmal drüber, bevor wir kurz zu Chris gehen. Du, Wolf, bist ja, soweit ich weiß, auch ein sehr, sehr ausgiebiger Leser. Du liest sehr viele Bücher, ja? Ja, also wenn du mit Büchern diese Heftchen meinst, mit ja, wenig also Text und vielen... Reklam hier, vielen, Bastei Lübbe, du weißt schon, Doktoren... Das und früher und mittlerweile so Coupé, das neue Wochenend, ja, nee, das neue Blatt. Da hätten wir Daniel herholen müssen für Coupé, ja, ehrlich gesagt. Müssen wir mal schöne Bilder finden. Ich versuche auch echt wieder mehr zu lesen. Deswegen zum Beispiel, hier wieder Stichwort Handheld, habe ich auch weder eine PSP noch ein 3DS, ich werde auch keine Vita haben, weil ich zumindest... bei so Bus- und Bahnfahrten, da lese ich. Also das, ich möchte da nicht auch noch irgendwie auf so einen kleinen Bildschirm starren und da auch noch daddeln. Mir ist es echt wichtig, dass man, dass ich zumindest generell mal ab und zu ein bisschen die Zeit finde, um zu lesen, ja. Okay, Chris. Chris, du auch? Ja. Ja. Eine wichtige Frage ist natürlich bei Spielen auch immer, wie erzählt man eine Geschichte, beziehungsweise wie strukturiert man eine Geschichte, dessen Protagonist oder dessen Spieler selbstbestimmt, in welchem Tempo sie abläuft. Ich meine, bei einem Film gibst du vor, was wann passiert. So, du kannst halt nur passiv als Zuschauer dabei sein und du kriegst die Geschichte eingetrichtert. Bei einem Videospiel entscheidest du selbst, so wie quasi deine, wie du die Geschichte wahrnehmen wirst. Das ist auch bei einem Call of Duty nicht anders als bei einem Batman oder einem Skyrim. Und das ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage für Entwickler beim Thema Storytelling. Wie schaffst du es, eine Geschichte zu stricken, die so interessant ist, dass sich jemand darin verlieren will und der Geschichte auch folgt, anstatt andere Dinge zu tun. Wobei das ja bei Call of Duty noch einfach her ist, weil es ja wirklich einen sehr linearen Spielablauf hat, wo man zeitlich jetzt nicht groß variieren kann, so als Spieler. Wohingegen bei so Spielen wie Skyrim und, weiß ich nicht, auch GTA, also so geil diese Spiele sind, aber diese Open-World-Spiele, die haben ja eher selten wirklich richtig geile, ausgefeilte, literaturpreisverdächtige Stories. Ja, beziehungsweise, die haben sie eigentlich, ja, also in GTA, in den Zwischensequenzen ist ja fantastisch, also du kommst, naja, aber also gut, es geht ja quasi um jemanden, der in ein Land kommt, ja, den großen Traum leben will, einfach wieder, er kommt aus einem Kriegsgebiet, ja, will einfach eigentlich nur seine Ruhe und kommt genau wieder in den gleichen Scheiß rein. So, darum geht's ja im Prinzip, ja. Und die Geschichte an und für sich als Film, wenn du nur Zwischensequenzen sehen würdest, wäre sie gut. Das Problem ist ja bei GTA vor allem, du gehst dann bowlen, du gehst, du gehst Dart spielen zwischendurch. Klingelt dein Handy, dann gehst du mal kurz ein Auto klauen und sowas. Und deswegen verweicht das Ganze, glaube ich, wieder, oder weicht es auf. Und du kannst der Geschichte nicht immer ganz folgen. Vielleicht vergisst du schon wieder, weil du vor einer Woche das letzte Mal gezockt hast, irgendwie, was ist da eigentlich passiert? So, und dann fährst du nochmal Auto, legst das Spiel vielleicht wieder weg, bist dann eine Woche später wieder da, dann ist die Geschichte, die eigentliche Geschichte, der du folgen möchtest, schon wieder 2 Wochen her. Und ich glaube, deswegen weicht das ein bisschen auf und da verschwimmen die Linien dann. Aber generell muss man sich als Entwickler natürlich auch fragen, wie schaffe ich es, dass die Person meine Geschichte nicht vergisst? So, und also da gibt es halt zum Beispiel Red Dead Redemption, schafft es dann wiederum besser als zum Beispiel in GTA, finde ich. Das ist aber genau das Gleiche eigentlich. Obwohl es das Gleiche ist, das ist das Lustige. Also, das stimmt, aber bei mir hat Red Dead Redemption auch einen weitaus größeren Eindruck hinterlassen als GTA. Ich finde es auch interessant, dass du GTA nennst, obwohl, nee, eigentlich habe ich es sicher zuerst gesagt. Ne? Ja, vielleicht auch ich nicht, hätte GTA auch genannt. Also. Es wird auf jeden Fall auch genannt. Ich wollte nur sagen, es ist vielleicht nicht auch das allererste, beste Beispiel für gute Stories, weil ich finde, dass die Geschichte bei, du hast ja dich ja gerade auf GTA 4 bezogen mit, genau, mit Nico, ja, in dem Fall und so. Ich finde da nämlich im Gegenteil, dass es keine sonderlich gute Geschichte ist. Du triffst halt nur sehr viele interessante Charaktere und wie es erzählt wird, ist halt sehr, sehr geil. Also dieses ganze Flair, die Atmosphäre, wie du da so durchgeführt wirst, dass du Freiheiten an die Hand bekommst irgendwie und du quasi machen kannst, was du willst, das holt dich ja schon total ab als Spieler und macht dir, schafft dir auch ein sehr befriedigendes Gefühl. Aber ich finde die eigentliche Geschichte, dass ein Typ aus dem kriegszerrütteten Jugoslawien nach Amerika kommt und da wiederholt sich dieselbe Scheiße nochmal, finde ich jetzt nicht wahnsinnig preisverdächtig. Mhm. Also allein, das meine ich mit GTA erzählt, das, was es erzählt, erzählt es ziemlich cool, aber das, was es erzählt, ist an sich nicht so unglaublich geil. Also da finde ich... Das ist jetzt nicht die größte Story der Welt. Ich meine, das muss ja auch nicht immer sein. Also ich meine, man kann ja mit GTA und Konsorten extrem viel Spaß haben und sich da total drin verlieren, ohne dass es jetzt irgendwie den Literaturnobelpreis dahinter verdient. Aber ich finde also, was das angeht, wirklich so den Gehalt einer Story, vielleicht mit mehreren Ebenen, mit Interpretationsmöglichkeiten, hätte ich jetzt weitaus bessere, für mich bessere Beispiele als ein GTA. Was aber nicht heißen soll, dass es keinen Spaß machen kann. Rockstar ist allgemein eh in den Spielen, die sie machen, eher eine Firma, die wenn sie schreibt, schreibt sie für Charaktere. Und eher die Charaktere sind das, was ausgearbeitet ist. Und wie die präsentiert werden, wie die in den Cutscenes miteinander agieren, was zusammenkommt, wie die vertont sind, das ist die Stärke von Rockstar. Und wie du schon gesagt hast, eher weniger, worauf zielt es hinab. Es gibt immer dann natürlich irgendein Grundthema, was durchgearbeitet, was bei Red Dead vorhanden ist, was bei jedem GTA vorhanden ist in verschiedenen Stufen, mit den letzten Spielen natürlich umso mehr. Aber die Stärke ist natürlich die Charaktere. Was ich jetzt aber interessant finde in dem Zusammenhang, ihr tendiert und redet in Sachen Storytelling, Videospiele, geht ihr sofort auf eine eigentliche Geschichte. Auf eine Geschichte, die von Storyschreibern geschrieben wurde, die in Cutscenes erzählt wird und so weiter, weil ich denke, innerhalb von Videospielen war das eigentlich nicht immer so. Natürlich hat es auch früher Cutscenes gegeben und es wurden dort Stories dann vermittelt und irgendwelche Hintergrundgeschehen, speziell im Rollenspielbereich, wo ich dann eben dann primär draus herkomme. Nur ich glaube, Storytelling kannst du innerhalb von Videospielen auch interpretieren, damit das Storytelling nicht durch Cutscenes, sondern durch Gameplay entsteht. Weil nicht nur dieses ganz klassische Beispiel, wenn du sagst, wenn du so ein GTA, ein Open-World-Spiel spielst, da kannst du ja eigentlich auch deine komplett eigene Geschichte dadurch erzählen, dass du eben die Cutscenes einfach komplett weglässt. Ne? Das, was das Spiel mir an Story rausgibt und nicht, dass ich mich jetzt komplett in den Charakter reinversetze und sowas. Ich erlebe ja meine eigene Geschichte quasi dort, die sehr wie ein Unikat dann dort ist, was vom Spielablauf abläuft. Und diese Open-World-Spiele laden dazu ein. Früher auch, wenn ich so ein Super Mario oder sowas selber gespielt habe, das hat ja keine Cutscenes, aber irgendwie... oder kleine Sachen, die Prinzessin wurde entführt, aber irgendwie habe ich um diese Spiele doch eine gewisse, die haben eine Narrative, die entsteht dadurch, wie ich diese Spiele spiele, wie ich die Level angehe, wie ich von Progression von Anfang zum Ende hinkomme und das gibt mir eher ein anderes Gefühl von Storytelling, deshalb in letzter Zeit ist es immer sehr in Richtung Cutscenes gegangen, aber ich finde, das ist ein nicht zu unterschätzender Teil, der immer noch heute natürlich viel ausmacht, wie Spiele ihre Story vermitteln. Ja, ohnehin, also lustig, dass du gerade Mario erwähnst, denn man muss sich ja mal klar machen, dass noch vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, dass es sowas wie Stories in Videospielen eigentlich in dem Sinne ja kaum gab. Also, ich meine, klar, man muss jetzt nicht das Extrembeispiel Pong nehmen, was natürlich keine Story hat, aber trotzdem Leute zu fesseln vermag. Ja, nimm die Atari-Sachen, die hatten ihre Story auf dem Cover drauf. Im Spiel waren es alles Blöcke irgendwas, genau. Auf dem Cover war es der geile Ritter. Und du musstest, du musstest aufs Cover gucken, um zu erkennen, was die eigene Figur eigentlich sein soll, sonst war das wirklich einfach so ein zweifarbiger Pixelklumpen. Aber also dann kam, das ist echt faszinierend, aber Donkey Kong, der Vorläufer von Mario. Also jeder kennt ja Donkey Kong, muss ja nichts zu sagen. Aber es war in der Tat eins der allerersten Spiele der Welt, die so eine Art Story eingeführt haben und sowas wie eine Cutscene. Also immer, wenn man die Prinzessin gerettet hat, damals war es ja noch nicht mal eine Prinzessin, war ja nur seine Freundin. Es war Pauline, die entführt wurde. Genau, und wenn man die gerettet hat mit Mario... Jumpman musste sie holen. Genau, und Jumpman, der damals den Namen Mario noch nicht hatte, der musste sie ja holen. Und immer, wenn man sie quasi gerettet hat, dann schnappte sich der dumme Affe sie und krabbelte wieder ein Stockwerk höher. Und ganz am Ende ist ja dann runtergekracht, so mehrere Bildschirme nach unten und dann hat man das Spiel gewonnen. Und das ist also, man lacht ja drüber, aber damals war das echt ein Novum. Das gab es eigentlich noch nicht, dass ein Spiel die eine Aufgabe stellt, ein klar definiertes Ziel hat und dass man zwischen zwei Levels so einen minimalen Übergang hatte, nämlich durch so eine Zwei-Phasen-Animation, wie so ein Affe von einem Screen in den anderen klettert. Mhm. Das war damals, war das ein ganz kleines Element nur, aber das hat wirklich grundlegend das Videospiel verändert. Das ist schon krass. Absolut. Deswegen, man muss es vielleicht auch, wir meckern ja alle über schlechte Stories und auch zu Recht. Auf der anderen Seite muss man das, glaube ich, auch ein bisschen relativieren, wenn man sich mal anguckt, wie rasend schnell sich das Medium Videospiele entwickelt hat. Also wenn man das mal mit dem Buch und natürlich auch vor allem dem Film, was ja dem Videospiel noch näher liegt, vergleicht, wie viel Zeit die hatten, sich zu entwickeln und Sachen auszuprobieren und zu so einem gewissen Level zu kommen. Das hat das Videospiel in quasi 3 Jahrzehnten gemacht und das ist rasend schnell. Also guck dir mal an, wo der Film nach 30 Jahren stand. Also wie lange es gedauert hat von einem 4 Sekunden Schwarz-Weiß-Film ohne Ton zu sowas wie Inception und Matrix und Titanic und Avatar, was wir heute haben, zu kommen. Also da liegen irgendwie, da liegen 130 Jahre dazwischen und das Videospiel hat das in 30 Jahren geschafft, also so einen qualitativen Quantensprung zu schaffen. Von daher, glaube ich, muss man das schon ein bisschen relativieren, wenn man das mal vor diesem Hintergrund sieht. Klar, natürlich. Also die Zeit ist eindeutig wesentlich kürzer gewesen, dass Videospiele sich da entwickeln können. Ich finde heutzutage die Videospiele natürlich auch durch die Präsentations- und Erzählmöglichkeit sind auch viel näher, können sich den gleichen Mitteln wie im Film bedienen. Also sowas wie in Modern Warfare 2 oder 3 kannst du ja effektiv mit einem Michael Bay Actionfilm gleichsetzen, eigentlich wie es dann dort präsentiert und erzählt wird. Aber Donkey Kong fand ich sehr, sehr interessant, dass du gerade das als Beispiel gemacht hast. Nicht nur diese kleinen Cutscenes, die zwischendurch dann die Geschichte erzählt haben. Wir hatten ja damals, als Game One angefangen hat, hatten Simon Budi ein Bewerbungsvideo gemacht, das hier im Artikel auch nochmal verlinkt ist. Game One spielt mit deinen Gefühlen. Für mich eines der besten Spiele Vorstellungsvideos. Ja, fand ich auch. Das war so ein Ding, das habe ich auch damals zum ersten Mal dort gesehen, als die war beiden mir das gezeigt haben und ich war wirklich baff, wie man mit so kleinen Mitteln eben eigentlich abgefilmter Grafik von dem Spiel aus, wo Budi dann drüber erzählt hat und eigentlich die Geschichte, die dort ist, die eigentlich nicht direkt ausgesprochen wird. Es wird ja nie direkt ausgesprochen, oh, guck mal, das ist die Freundin vom Jumpman und das und das und das und das, wird quasi Gehör zu Jumpman oder Marios Gedanken dann dort gemacht. Ich reagiere einfach nicht darauf, Wolf. Das ist... Warte, ich esse nur eine Banane. Genau, ich finde einfach, diese ganze Geschichte, das erzählt sich eben nicht nur durch diese kleinen Cutscenes, die da drin sind, sondern auch, wie das Spiel aufgebaut ist. Du siehst Mario unerschütterlich, hüpft er über diese ganzen Levels, er will einfach wirklich nur seine Freundin dort retten. Nichts kann ihn da wirklich aufhalten. Und ich finde auch eben das Gameplay, die eigentlichen Level selbst, erzählen die Geschichte mit. Wenn das Spiel nicht so wäre, wie es wäre, wenn du nur die Cutscenes dort hättest, dann hätte ich nicht dieses Gefühl, dass mir diese Art von Geschichte vermittelt wird. Und ich glaube, speziell dieses Video, wie Budi und Simon das gemacht haben, greift das nochmal ganz gut auf. Deshalb denke ich einfach, dass, wenn ich an Storytelling in Videospielen denke, ist für mich eigentlich auch immer irgendwie die Gameplay-Komponente mit dabei. Es sei denn, es kommen wirklich dann Spiele, die sich komplett nur auf Cutscenes und auf Text und auf sonst was dann beschränken. Das ist dann wieder eine andere Richtung. Also ich kann es nie wirklich dann trennen. Gameplay gehört für mich eigentlich wirklich immer dazu. Was willst du mir eigentlich erzählen? Du weißt, was es heißt, für eine Frau zu kämpfen? Du weißt Scheiße, Mann. Soll ich dir mal eine Geschichte erzählen? Also da war dieser Typ. Eigentlich war das ein ganz ruhiger Klempner, kannst du dir das vorstellen? Aber der Typ, der war glücklich, verstehst du? Der hatte einen Job, eine alte, unordentliche Wampe, hat einfach keinen Stress. Aber dann ist da noch dieses Arschloch von Affe. Fett, faul, ständig am Saufen, vollkommen durch. Der wollte die Braut des Klempners für sich. Ist einfach so. Hat sich geschnappt mit seinen fetten Pranken. Und ist einfach durchgebrannt. Als wenn er irgendwie King Kong wäre oder was. Auf jeden Fall, jeder andere Kerl hätte wohl da schon drauf geschissen. Verdammt, ich hätte da sowas von drauf geschissen. Das war ein fetter Gorilla-Mann. Aber dieser Typ, der hat nicht eine Sekunde gezögert. Ist sofort losgerannt. Bei einer anderen? Ich weiß nicht. Aber das war sie, verstehst du? Eine. Der Typ also los und sucht sie. Überall. Also echt überall. Weil der will den unbedingt weg haben. Weg vom Affen. Nur zurück. Und der Affe, der konnte es erst gar nicht glauben, dass der Typ tatsächlich hinter ihm her ist. Hat ihm Fässer in den Weg gerollt und ist immer höher geklettert. Aber der Klempner ließ sich nicht aufhalten, verstehst du? Von gar nichts. Was der Affe auch immer gemacht hat, es war total für den Arsch. Der Typ ist einfach immer wieder gekommen. Und am Ende, da hat er den Sand tatsächlich noch erwischt. Weißt du, manchmal da gibt es diese eine Frau, für die würdest du einfach alles machen. Sogar mit einem fetten Gorilla. Das ist Liebe, verstehst du? Wahre Liebe ist das, Mann. Das ist natürlich auch eine Sache, was man generell rein interpretieren möchte. Mhm. So, du kannst ja auch in Pong rein interpretieren, dass es halt zwei Kinder sind, die sich Bälle zuwerfen. Du kannst aber auch genauso gut sagen, es sind zwei Soldaten, die sich Granaten zuwerfen. Weißt du, also so. Ach, immer eine hin und her. Immer eine hin und her, ja. Bis einer sie durchlässt halt oder fallen lässt. Ja, die abstrakte Ebene ist natürlich heutzutage weniger möglich, da alles sehr doch direkt gezeigt und gemacht werden kann. Ja, ich meine, also das ist auch was Interessantes bei Donkey Kong. Nicht nur, dass es überhaupt mal eine Story gab, sondern dass die Story an sich, die ist ja auf das Allerwesentlichste reduziert, auf das, ich glaube, jeder Mensch auf dem Planeten anspricht. Ja, Affe, ich führe deine Freundin. Ja, also jetzt mal im übertragenen Sinne natürlich. Du kämpfst um naja, die Liebe. Da ist halt irgendwie so ein dicker, haariger Affe und der nimmt dir das, was du begehrst, nimmt dir weg. Und du bist dafür bereit, irgendwie Schrapazen auf dich zu nehmen und mühst dich ab und du springst im übertragenen Sinne über Fässer 100-mal hintereinander, ja, bis du sie endlich in den Händen hältst, im Arm hast und der dumme Affe quasi aus deinem Leben verschwindet. Also genau, ist jetzt natürlich sehr, ihr wisst schon. Aber im Prinzip wirklich, also allein ein rotes Pixelherz, der kleine Mario und auf der anderen Seite die Prinzessin, die sich so langsam näher kommen und dann steht da drüber Thank you for playing und Game over. Da reagiert einfach jeder drauf. Also jeder versteht intuitiv irgendwie, wie das gemeint ist und was einen daran anspricht. Und deswegen ist nämlich das Video von Budi und Simon von damals auch so cool, weil die quasi die Essenz der gesamten Donkey Kong-Geschichte genommen haben und quasi einfach ja mit so einem Lambok-mäßigen Off-Text nochmal neu erzählt haben. Ey, da ist eine Frau, für die würdest du alles tun. Also, ja, das war schon auch ein cleverer Schachzug, die Story halt simpel zu machen, aber doch dadurch universell für alle. Genau, deshalb finde ich immer, wenn Storytelling in Videospielen dann vorkommt, möchte ich eben nicht, dass es nur auf Cutscenes reduziert wird, was natürlich sehr vorherrschend heutzutage ist, sondern einfach, diese Komponente wird eben gern weggelassen, weil Videospiele haben eine recht einzigartige Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, wo Gameplay, wo Interpretationsmöglichkeiten mit reinkommen, die einfach das ein anderes die ein anderes Storytelling-Medium draus machen, als du es zum Beispiel in einem Buch oder in einem Film hättest. Na, und deshalb tendiere ich gerne mehr zu Spielen, die auf verschiedene Arten versuchen, das zu machen. Ich bin natürlich, also ich habe dich vorhin gefragt von wegen Bücher lesen und so weiter, Wolf. Ich zum Beispiel lese so gut wie gar keine Fiktion mehr. Ich habe früher vielleicht mal ein paar Horrorromane gelesen oder so, aber wenn ich heute lese, dann sind es meist Biografien oder irgendwelche Zeitzeugengeschichten, weil ich das da interessanter finde, aber weil mein ganzer Fiktions- sozusagen, ja, der Hunger nach Fiktion oder sozusagen durch Videospiele gedeckt wird, weil ich dort eher zu Spielen tendiere, die jetzt, sagen wir mal, nicht die Oscar-würdige Super-Duper-Geschichte schreiben, die ersetzen eben nicht wirklich die Bücher, aber für mich bietet das genug Anreiz, mich dort mit der Art, wie Story erzählt wird, wie was rüberkommt, ich brauche da keine Bücher mehr in Richtung Fiktion zu lesen. Für mich erfüllt das schon quasi den Tatbestand. Einfach, weil ich diese Art von... Tatbestand Fiktion. Tatbestand Fiktion, ja. Also ich habe vorhin dieses Nine Persons, Nine Hours, Nine Doors erwähnt. Das ist nichts anderes als wirklich ein Text-Adventure. Und Adventure ist da auch noch sehr hochgegriffen, weil du hast maximal... Du liest dort sehr viel Text. Der ist bebildert mit gezeichneten Anime-Sequenzen. Und zwischendurch hast du mal eine Entscheidung, die du treffen kannst. Gehst du durch die linke Tür, gehst du durch die rechte Tür? Wen opferst du jetzt mal gesprochen oder dies und jenes und das alles? Und es ergibt wie so ein dieses, kennst du von früher noch vielleicht diese Choose Your Own Adventure? Diese Bücher? Ja, kann ich auch. Du hast zwar keine lustigen Taschenbücher gelesen, die gab es ja auch in der Form. Doch, davon hier, ja? Der Hexenmeister vom Flammenden Berg und wie Ian Livingstone und noch so ein zweiter, die haben oftmals zusammen diese Bücher genau, geschrieben. Genau, es gibt viele verschiedene, wo du zum Beispiel Der Drachenkönig vom Hexenfelsen oder irgendwie sowas. Ja, wo dir dann freigelassen wurde, okay, du bist für Seite 29 angekommen, geht der Typ jetzt durch die linke Tür oder springt er auf den Drachen drauf? Wenn du B entschieden hast, dann blätter bitte zur Seite da und da vor. Und hast quasi selber damit bestimmt, wie dein Abenteuer ablaufen kann. Das ist das in der Form, was es zum Beispiel jetzt auf dem DS mit Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors gibt. Und ey, ich glaube, das war meine erste Erinnerung an aktives Cheaten. Wenn ich einfach mal vorgeblättert habe und geguckt habe, ob es wirklich klug ist, durch die Rechte zu gehen. Und dann habe ich gesehen, dass dahinter ein zu starkes Monster für mich ist, was ich mit meinen zwei Würfeln nicht bekämpfen kann. Dann habe ich einfach nochmal schnell zurückgeblättert und bin dann doch lieber durch die linke Tür gegangen. Ja. Ein kleiner Blick in die Zukunft. Hast du sehr clever eingefädelt. Ja, ich glaube, darauf sind die meisten gekommen. Genau, aber solche Mittel, finde ich, das hat das Videospiel, kann eben dir so einen Rahmen drumherum bieten. Genauso wie wenn du ein Rollenspiel spielst, da brauchst du eben keinen Dungeon Master mehr, der die Sachen für dich auswürfelt. Das erledigt der Computer. Ne? Und ich kann mich darauf konzentrieren, mit dem Spiel selber, mit der Geschichte, wie sie dort ist, ob sie jetzt wirklich eine ausgeschriebene Geschichte ist und so weiter, kann ich mich darauf konzentrieren, mich vom Spiel berauschen zu lassen. Ich mache das lieber so, anstatt dass ich jetzt so ganz knallhart ein ganz normales Buch in die Hand nehme und mir dort einen Fantasy-Roman durchlese oder den neuen Stephen King oder sowas. Irgendwie reizt mich das nicht mehr wirklich. Alter, hallo, der neue Stephen King? Welcher ist denn der neue? Weiß ich mittlerweile auch nicht mehr. Er schreibt so viel, der Mann, aber ich meine, ja, das muss man der ist doch nicht mehr, der ist doch nicht mehr so gut geworden, oder? Ey, das ist voll gelogen. Ich finde sogar, dass er mittlerweile besser ist als früher. Ja. Herr Bachmann. Was? Herr Bachmann? Herr Bachmann, aber Bachmann, schreibt er noch als Bachmann? Nee, ich glaube nicht. Richard Bachmann, oder? Das doch, letztens hat er noch mal einen Roman rausgebracht als Bachmann. Warum eigentlich? Ja. Ich glaube, er hat da einfach Bock. Wieso nicht? Nee, ich meine, warum hat er das noch... Warum als Bachmann? Warum also das Pseudonym ist mittlerweile ja auch echt bekannt. Was war das? The Dark Half, wo er dann geschrieben hat über sein alter Ego. Stark, das alter Ego, was dann sich manifestiert und alles drum und dran. Ja. Ich habe einen schön damals gelesen, Brennen muss Salem in Griechenland. Das fand ich wieder nicht so gut. Ich habe mir in die Hosen geschissen. Echt? Dabei. Das war mir zu konventionell. Da war ich aber auch zwölf. Vampir-Oberlord. Das ist die Ausrede, die ich immer benutze. Das gilt nicht. Ja, das gilt nur bei Independence. Ja, aber du warst letzte Woche 12. Du bist ja auch so. Ja, ich bin auch noch... Egal, wir schweifen gerade ja voll klar ab. Wo waren wir? Aber in der Form, ich tendiere mehr in die Art von Sachen und selbst jetzt mittlerweile bin ich nicht mehr im Teenageralter, nicht mehr 12, 13, 14, 15, muss ich die ganzen Sachen, die ich damals gespielt habe, zum Beispiel, wenn ich dann eben ein Japano-Rollenspiel-Fan bin und solche Sachen wie Final Fantasy, Chrono Trigger, Xenogears oder sowas gemacht habe, das sieht man heutzutage mit dem leicht anderen Auge. Du hast mir eine Liste gezeigt, Wolf, wo welche die Spiele mit den 25 besten Stories aller Zeiten gewählt haben. Genau, man muss ja einleitend sagen, natürlich gibt es eine Million Internetseiten im Netz, die sich mit Videospielen beschäftigen und irgendwann macht jeder mal so eine Auflistung, was sind unsere Lieblingsstories, was sind unsere Lieblingshorrorspiele und so. Und diese Liste, auf die du dich jetzt beziehst, ist halt eine von ganz vielen, aber über die bin ich halt gestolpert und da waren ein paar kontroverse Einträge drin. Ein paar. Ich gehe mal meine Bananenschale wegschmeißen. Ich bin in 10 Sekunden wieder da. Aber nicht drüber. Ja. Soll ich was zu trinken mitbringen, Jungs? Aber gerne doch. Klar, wir haben einen Adventskalender. Aber ich fand es interessant, über diese Spiele, über diese Liste hier drüber zu schauen, weil die eine Art, eine Interpretationsmöglichkeit dann quasi darstellt, wie jemand Storytelling über Spiele dort definiert, weil dort ist es relativ klar irgendwie so aufgebaut, dass jemand nach dem reinen Story-Inhalt, was zu trinken, sehr schön, nach dem leichten Story-Inhalt selbst gegangen ist und dort ist sehr, sehr viel Japano-Rollenspielzeugs vorhanden und teilweise auch relativ perplexe Sachen, wo ich jetzt weder sagen würde, das ist eine gute Story, die dort gemacht wurde, oder es ist inhaltlich von den Charakteren her. Naja. Ja, aber das meine ich ja gerade, das ist halt irgendwie immer sehr, sehr subjektiv. Also, ja. Wenn man über die besten Storys spricht, so ein paar Namen werden immer fallen. Also zum Beispiel irgendwie echt Silent Hill jetzt nicht, weil ich krasser Silent Hill-Fanboy bin, sondern weil das halt generell als recht hochwertiges Storyspiel angesehen wird. Und, ja. Ein paar Japano-Rollenspiele. Speziell der Zweier, genau. Japano-Rollenspiele werden auch immer genannt, aber generell es ist natürlich keine Liste, die irgendwie allgemeingültig sein kann. Also auch wenn wir jetzt sagen, dieses oder jenes Spiel, finde ich, hat eine besonders geile Story, ist das natürlich keine Aussage, die für jedermann zutrifft. Das meine ich ja. Also es gibt ja einen Grund, warum Millionen Leute gerade jeden Tag Call of Duty und Konsorten zocken. Gerade im Multiplayer-Modus, da gibt es ja auch überhaupt gar keine Story mehr. Da geht es ja wirklich nur noch, geht es ja um den schnellen Kick und seine Skills zu zeigen und zu verbessern und so. Also zu unterstellen, dass jeder eine geile Story bräuchte, um Spaß zu haben, ist irgendwie natürlich Quatsch. Das sieht man jeden Tag. Ja, wenn es danach ginge, hätten wir ja nie Tetris gespielt. Jetzt, wo du Multiplayer-Sachen speziell dann ansprichst, sowas jetzt nicht so ein Deathmatch-Mode oder sowas, wie es bei einem Call of Duty dann vorherrschend ist. Aber wenn du sowas wie ein MMO nimmst, wo da teilweise nicht nur eben Geschichte durch Instanzen oder sowas vorgegeben werden, sondern auch durch Sachen, die in der Spielewelt entstehen. Da passiert nicht Spiele einfach. Genau, ich denke an sowas wie EVE Online zum Beispiel, was ja so ein großes Weltraum Simulationsspiel ist, wo sich sehr, sehr viele Leute zu Gruppen zusammengeschlossen haben und dort über den Weltraum regieren und gegeneinander dann kämpfen. Da spielen sich teilweise Geschichten eben ab, die nicht eben vorgeschrieben sind, die nicht von irgendeiner Narrative dann gemacht werden, aber die entsteht eben dadurch, dass da wirklich Menschen miteinander spielen, gegeneinander spielen. Ne? Ich habe letztens einen sehr faszinierenden Artikel darüber gelesen, wie es dort ein Hostile Takeover gegeben hat von einer Gruppe der anderen, dass quasi da jemand sich als Doppelagent reingeschmuggelt hat und dort eine Gruppe infiltriert hat und die dann zerschlagen hat und alles drum und dran. Das ist alles Storytelling eigentlich in einem Videospiel, was aber nicht eben komplett null mit Cutscenes, null mit irgendwelchen vorgeschriebenen Sachen gemacht wird. Da finde ich das wieder sehr, sehr faszinierend. Ich glaube, vielleicht irre ich mich jetzt auch nicht, vermische zwei Sachen, aber vielleicht war das auch dieselbe Geschichte zu EVE Online. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Multiplayer-Spielen. Mhm. Gar nicht. Aber ich habe gelesen, dass, ich glaube, dieser Typ war das nämlich, der irgendwie diese andere Gruppe infiltriert hat, keine Ahnung, und dann irgendwas unglaublich Wichtiges von denen gestohlen hat, etwas extrem Hochwertiges. Und jetzt mit der ganzen Kohle, die er virtuell im Spiel verdient hat, hat er sich das fetteste Schlachtschiff gebaut, was man sich überhaupt nur denken kann. und hat auf sich selbst ein Kopfgeld ausgesetzt und ist dann irgendwie ans andere Ende der Galaxis geflogen und wartet jetzt einfach drauf, ob ihn jemand fertig machen kann. Ich meine, das ist doch geil, das, oder? Das ist, also ich habe noch nie von größeren Eiern in so einem Internetspiel gehört. Als, stell dir mal vor, du bist so mächtig, dass du selbst das höchste Kopfgeld auf dich selbst aussetzt und lehnst dich dann einfach nur zurück und lässt dich einfach mal kommen. So, ja, probiert's doch. Und sitzt da in einem 400 Quadratmeilen großen Schlachtschiff im Weltraum und keiner kann dir irgendwas. Eben, alleine der. Wie geil muss das sein? Der hat für sich sein Abenteuer eben so gemacht. Ja, genau, das ist ein ganz eigenes Abenteuer. Ne, und auch das Ganze, das Lead-Up dorthin, wenn es denn die Geschichte gewesen ist, sind wahrscheinlich etliche Sachen in EVE Online passiert, die zu sowas sich dann zusammenführen lassen. Einfach, dass du dort eine richtige Agentengeschichte hast, die aus dem Leben quasi. Gregor, warum stockst du denn auf einmal so? Ich stocke nicht. Ich schneide die Stocker sowieso raus. Ach so. Im besten Fall. Sonst hätte ich fast gedacht, dass wir jetzt... Ich glaube, meine Kehle ist leicht trocken. Es ist aber auch hier eine trockene... Ja, wirklich, wirklich. So heiße Typen sind. Da muss man mal kurz die Kehle befeuchten. Eben, machen wir das denn am besten? Eben, ein kleiner Schluck Wasser wäre doch sehr genehm. Ein kleiner Schluck Wasser? Warum ist deins denn grün, Gregor? Ja, also meins ist ganz durchsichtig. Und meins cremig? Und deins ist so cremig, cremige Haselnuss von Kaffeefarbe. Ja. Dann Prost. Mit dem Wasser. Wohlbekommt. Wohlbekommt das Wasser. Wohlbekommt das Wasser. Oh. Oh, dieses Wasser war aber eine reiche Ernte. Ein guter Jahrgang, das Wasser. Können wir den Podcast gleich wieder von vorne anfangen, da wird die Diskussion auf jeden Fall... Ne, jetzt wird er richtig lustig. Interessanter. Ja. Komm, jetzt lass uns doch endlich über Pornospiele reden, wie wir schon immer geplant hatten. Ja, Story-Geschmorri. Okay. Ihr könnt schon mal gespannt sein, ich habe mir den TÜV schon mal quasi reserviert, damit wir dann irgendwann mal über Visual Novels dann quatschen, wenn es dann soweit ist. Eigentlich auch echt da, ein cooles Thema. Da habe ich einiges in letzter Zeit... rausgezogen. aus dem Thema rausgezogen. Es geht schon los. Nee, aber das sind so Sachen, wenn man hier in diese Liste guckt, die hat natürlich nicht solche Momente drin, nicht diese ganze Online-Nummer, wo sehr, sehr viele Spiele, die eben online eine ganz eigene Geschichte erzählen, eine ganz eigene Narrative haben können, die sind hier nicht dann dort vorhanden. Wir können ja gerne mal kurz, würde ich sagen, einfach um ein paar Anhaltspunkte zu haben, einmal ein bisschen durch die Spiele ein bisschen durchgehen. Ja, Xenogears, burp. Warte doch erstmal ein. Okay. Und dann ein paar Worte. Ich wollte jetzt schon mal mit aktuellen Spielen anfangen. Ich dachte, wir reden noch ein bisschen über die Vergangenheit vorher. So können wir auch gerne mal machen. Wir wären die Liste jetzt durchgegangen. Darum genau, weil. Ja, meine ich ja, aber ich wollte. Weil die hat einen ziemlichen Querschnitt durch die letzten 20 Jahre ungefähr. Ich wollte nur mal kurz darauf eingehen. Mir ist nämlich letztens aufgefallen, jetzt, wenn dieser Podcast zum Download bereitsteht, ist die Sendung ja auch schon gelaufen. Aber für unsere ausgegrabene Special-Sendung habe ich nämlich letztens Revenge of Shinobi ausgegraben. Gregson, du wirst ja auch noch kennen. Ja, natürlich, absolut. Und habe es natürlich dann nochmal neu eingespielt hier. Das ist echt bizarr, mittlerweile bis in einer Stunde da durch. Ja. Ey, wie viel, ich habe ungelogen, ich muss Monate, vielleicht ein halbes Jahr meines Lebens darauf verwendet haben, das erste Mal durchgespielt zu haben irgendwann. Also irgendwann warst du an dem Punkt so als Zehnjähriger damals, dass du jede Stelle im Spiel auswendig kanntest, wirklich jeden Gegner, jeden Move, du kanntest das Spiel von vorne bis hinten, bis es endlich mal durchgespielt hast. Wie viel Zeit man noch investiert hat. Aber das Gleiche hatte ich bei Turtles in Time. Turtles und bei Secret of Mana hatte ich das auch. Wenn ich es jetzt nochmal spiele. Ja, Secret of Mana ist ja noch fetter. Ja, aber wenn ich es jetzt nochmal spiele, ist es halt echt kein Problem irgendwie. Und nee, genau. Damals habe ich mir Karten aufgemalt und ja, ja, ja. Da war es in meiner Welt, oder in der realen Welt, bei mir quasi, hat auch ein Storytelling im Prinzip stattgefunden, indem ich halt selbst alles nochmal ausgeschmückt habe. Was ja, genau. Also, exakt. Und jetzt ist es so, okay, durchbrettern, aber trotzdem auch das Spiel einfach nur spielen, ohne sich weiterführende Gedanken noch machen zu müssen. Genau, das hat man ja damals auch nicht gemacht, da wollte ich nämlich hinaus, als ich nochmal Revenge of Shinobi gespielt habe und da habe ich auch nochmal im Handbuch geblättert, da ist mir wieder mal klar geworden, wie unglaublich hirnrissig das alles war. Also ey, da wird halt einfach gesagt, ey so, du bist jetzt hier der Ninja-Master, Joe Musashi, deine Freundin wurde von der bösen Organisation Neo-Seed entführt, die die Welt unterjochen will, los geht's. So, das war alles. Überhaupt, es steht überhaupt nicht zur Debatte, wer diese Neo-Seed-Organisation ist, warum sie deine Freundin kidnappen, was wollen die von deiner Freundin, wie genau sie die Welt beherrschen wollen. Das ist eigentlich die beste Frage, was wollen sie eigentlich von dir? Ja, ohne Scheiße, die kidnappen deine Freundin und der große Endboss persönlich bewacht sie dann in so einem Käfig. Ja. Was will er von ihr? Und du denkst, okay, ist das irgendwie ein Plot, um Joe Musashi dann hinzulocken, damit er dann irgendwie die... Ja, das wäre noch clever gewesen. Nö, das ist einfach nur, einfach so, die haben deine Freundin, wie es halt so in den 90ern war. Und jeder ist bereit, für diese gute Sache dann auch zu sterben, der sich dir in den Weg stellt. Absolut. Ja? Also der Game voll on the Screen kam dann mehr als einmal. Voll mit Mann und Maus. Finde ich vor allem interessante Sachen, Revenge of Shinobi, ich habe es dann auch kurz gesehen, als es eingeladen wurde drüben im Schnitt, die wenn du dir deine Geschichte dann selber dann dort mit erzählst, allein durch diese verrückten Ideen und Endbosse, die reingetan wurden, du kämpfst ja nicht nur gegen Batman und Spider-Man, da ist auch Godzilla. Godzilla ist drin, eins komplett drin. Und das sind also wie, auf was für eine Geschichte musst du, oder was musst du dir alles zusammenreimen im Kopf, damit es irgendwelchen Sinn überhaupt ergibt, dass dort du als Ninja gegen Batman, Spider-Man und Godzilla kämpfst. Genau, müsste man, hätte man tun müssen damals, hat man aber einfach nicht getan, weil wir einfach in einem Alter waren, wo sowas völlig irrelevant war. Ja, was, ob man Spider-Man und der ist böse? Ja, genau, das war das Einzige. So, oh, krass, warum krabbelt ein Spider-Man rum? Ja, egal, ich mache ihn trotzdem fertig. Nächster Level, das war einfach völlig, völlig wurscht. Und das hat deine Fantasie zwar befeuert, aber nie so, dass du dir ernsthaft Gedanken drum gemacht hast, wie das jetzt alles zusammenpasst und wie jetzt die narrative Chronologie da ist. Wie kommt der von Spider-Man auf einmal zu Godzilla zum letzten Endboss? Also das spielt einfach keine Rolle. Und wenn du sowas heute machen würdest, müsstest du schon das auf eine so übertriebene, genau, trashige, überzogene Art machen, wie, weiß ich, Ninja Gaiden oder Bayonetta, was halt völlig, völlig entfesselt, außer Rand und Band, die auch die krassesten, bescheuertsten Endbosse um die Ohren wirft, die man sich nur denken kann. Mhm. Aber das ist ja auch ganz klar der Ansatz davon und deswegen fällt es eigentlich störend auf. Aber wenn man, ich glaube, heute versuchen würde, mit derselben Ernsthaftigkeit so eine völlig zusammenhangslose, klischeebeladene Storys von einem Ninja, der seine Freundin von bösen Terroristen, die die Welt beherrschen wollen, rettet, würde man heutzutage ziemlich auf den Sack kriegen. Nee, also die Ansprüche an Storys haben sich auch schon echt erhöht. Mhm. Nee, absolut, du hast absolut recht. In dem Zusammenhang, wenn du dir, es gibt einige ja Spiele, die groß in der 16-Bit-Zeit gewesen sind, sowas wie von dem dann später ein Remake gekommen ist, das zum Beispiel genau mit diesem Augenzwinkern da geht, weil es hat wesentlich mehr Storytelling dort drin. Ich beep's raus. Ja. Ich wollte gerade sagen, dürfen wir das denn überhaupt erwähnen? Ich beep es einfach wir raus. Wir beepen es raus. Genau. Es wird rausgebiept. Ja. Nicht noch mehr sagen, sonst muss ich noch mehr rausbiegen. Ja. Nee, aber in diesem Spiel ist auf jeden Fall, geht es storymäßig eben auch, hat zwar diese ganz, ganz simple Story eigentlich, die wird aber dann ausgekleidet mit mehr Cutscenes, mit einer leicht Absurdität, die noch mit dazu kommt, weil du einfach nicht dann einfach sagen kannst, okay, du bist gestorben und jetzt kommst du als Jason wieder zurück und haust Monster kaputt. Das wird nicht ganz so reichen. Nee, wo es zum Beispiel auch nicht gereicht hat, hat man sehr gut gemerkt bei, zumindest habe ich es gemerkt, bei Duke Nukem Forever. Also stimmt, absolut. War der Vorgänger hat sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert, was so die Story anging. Aber auch damals, so Mitte der 90er Jahre, hat das gereicht. Du warst halt so ein klischeehaftes Abziehbild von so einem 90er Jahre Helden mit dicken Muskeln, Bürstenhaarschnitt, Sonnenbrille, immer einen coolen Spruch, kriegt alle Weiber, rettet auch alle Weiber vor Aliens. So, das war so bekloppt, bewusst trashig gemacht, dass es voll ausgereicht hat. Das ist ja auch noch Ende der 90er geklappt mit Time to Kill. Also Duke Nukem Time to Kill. Ja, aber das hat ja keiner gespielt. Doch, fand ich war tatsächlich der beste. Ja, das war doch jetzt nur ein Witz. Okay. Ja, schon, aber ich meine, also das Spiel, was quasi alles losgebrochen hat, war storymäßig jetzt auch nicht weit vorne, aber bewusst. Und jetzt, Duke Nukem Forever kam vom halben Jahr, kam es raus, hat im Prinzip exakt dasselbe nochmal gemacht, derselbe zweidimensionale flache Held, dieselben schlechten Gags und One-Liner, du rettest nur Weiber vor irgendwelchen Aliens. Aber es hat überhaupt nicht mehr gewirkt. Also daran habe ich zum Beispiel gesehen, wie sich einfach so Spiele und auch Story-Gewohnheiten verändert haben. Also wenn man in der Zeit stehen bleibt, muss man das halt so charmant präsentieren, auf so eine trashige, ironische Art, die ja mittlerweile auch sehr, sehr angesagt ist. So irgendwie hat ja alles so ein ironisches Augenzwinkern, Metaebene und muss man nicht so ernst nehmen und sowas. Wir sind ja alle Nerds. Aber Duke Nukem Forever hat es nicht richtig gemacht. Die haben das zu sehr mit der Brechstange probiert, so betont gewollt locker ernst zu nehmen. Und das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Ja, es fängt an damit, dass du als Duke in der ersten Szene pinkelst. Das war so, ja. Ja, aber. Cool. Wen soll das jetzt schocken oder wen soll das ansprechen? Dann ja, genau, aber damals war das doch total lustig. Ja, als du rausgefunden hast, dass du mit dem Duke pinkeln kannst, in Ego-Sicht, und den Weibern hier die Geldscheine, den jungen Tänzerinnen die Geldscheine zustecken konntest, hat dir jetzt die Story auch nicht weitergebracht. Aber das hat dich so dem Charakter auf einmal nahegebracht und du warst so drin und fandst es so lustig und jetzt wirkt es überhaupt gar nicht mehr. Deine eigenen Erwartungen einfach. Ich glaube, da kommt eben wirklich dazu zusammen, wenn du auf unsere Generation eben dahin gehst, plus Chris, der ein paar Jahre dann dementsprechend jünger ist. Aber er hat das auch schon mitgekriegt. Er ist auch schon in der Richtung miterlebt. Chris, lass dich nicht jünger machen, als wir. Wir sind eigentlich parallel zum Videospiel groß geworden. Ja? Ich bin jetzt Baujahr 78, bedeutet also so da. Old. Alter Sack. Es riecht ja auch schon ein bisschen Welk. Ein bisschen Müffels auch, auf jeden Fall. Aber nein, aber eigentlich bin ich und wir alle hier so, die drumherum sind, mit Videospielen quasi parallel groß geworden, wie die Videospiele auch groß geworden sind. Und ich meine, wenn wir jetzt ein Spiel von 95 nehmen, ja, was diese Story-Elemente wie der Hauptcharakter, den wir jetzt haben, der mit markigen Sprüchen, der mit Dennis Schwarzenegger und Dolph Lundgren Kopie auf einmal ist und sowas, das hat mein 15-, 16-jähriges Ich doch mehr angesprochen als jetzt mein 33-jähriges Ich. Ne? Weil ich denke einfach, die Sachen, über die ich damals gelacht habe, genau das, was ich vorhin meinte, von wegen die Rollenspiele, die ich damals als Teenie gespielt habe, wo ich sage, oh, das ist ja die beste Story, die ich je gehört habe. Und dann guckst du jetzt, okay, irgendwie war das ja alles doch nicht so ganz durchdacht. Und alles, ne? Ich habe doch schon ein bisschen mehr, ich kenne mehr Stories, ich habe mehr Erfahrungen gemacht, ich brauche einfach ein bisschen mehr, um mich dann von der Geschichte stimulieren zu lassen und das Interesse, dass es eben da rankommt. Da reicht Duke nicht mehr aus. Da siehst du, dass das Spiel einfach 12 Jahre schon alt ist. Aber das merkt man natürlich jetzt nicht nur bei Videospielen, sondern man merkt das ja generell. Das wäre ja irgendwie auch furchtbar, wenn man so was den geistigen Stand und die Freunden einfach nur stagniert seit 10 Jahren. Genau, und die kulturelle Prägung. Ich dachte immer, Knight Rider ist super geschrieben früher, bevor ich es wieder gesehen habe. Ey, ich hätte damals jeden getötet, der was gegen die Gummibärenbande gesagt hat. Von Gummibären. Fand ich voll geil. Das war das Beste, was es gibt. Die Gummibärenbande, entschuldige mal. Mhm. Und Mask und all sowas. He-Man. Mama, Mask. Hallo? Saber Rider. Saber Rider. Hat immer auch eine gute Story. Thundercats. Ja, es hat eine Story. Ja, Samurai Pizza Cats. Ich verstehe es. Es ist ja ganz klar, man sieht da drauf zurück und muss eigentlich lachen, so wie einen das begeistern konnte als jüngeren Menschen und als Kind und wie einen das geprägt hat. Aber wir sind da eben nicht die Einzigen, die groß geworden sind und deswegen ist halt so ein Spiel wie Duke Nukem Forever ziemlich auf die Fresse geflogen, weil das halt anders als alle anderen Leute wie wir einfach stehen geblieben ist und das zieht nicht mehr. Mhm. Aber selbst die größten Action-Serien, die es jetzt gerade gibt, haben ja immer trotzdem versucht, gewisse Kernelemente von Story reinzubringen. Also nehmen wir jetzt ein Gears 3 beispielsweise oder eine Koop-Serie von EA. Da hattest du immer Story-Elemente, die versucht haben, dir die Charaktere nahe zu bringen oder irgendwie die Hintergrundgeschichte der jeweiligen Charaktere. Du meinst ganz normal in Cutscenes oder so. Genau, halt in Cutscenes oder halt in Gesprächen. Technisch ist es ja natürlich auch einfach weiter fortgeschritten. Ja, das ist, glaube ich, aber so klassisches, so wie du ein Filmskript zum Beispiel schreiben würdest, dass du dann Exposition machst und dann informierst sozusagen darüber, oh, die Charaktere kommen daher. In irgendeinem Gespräch werden Details fallen gelassen, damit du die Charaktere kennenlernst. Das sind klassische Filmstilmittel, die eben durch, wie heutzutage Cutscenes gemacht werden, dort mit eingebaut werden. Da sehe ich dann nicht mehr wirklich was Besonderes draus. Genau, nein, aber was ich jetzt sagen wollte, war eher, dass jetzt eben durch den technischen Fortschritt hast du eben Sprachausgabe. So, du hast das Gefühl, wenn zum Beispiel Marcus Fenix zu dir redet, dann hat er eine eher beruhigendere Stimme. Weißt du, also versuchst halt darauf irgendwie auch den Charakter aufzubauen, den er besitzt. Ja, das ist ein absolut sehr guter Punkt. In Richtung, es gibt ja auch dann häufig die Diskussion, Hauptcharakter, stumm oder nicht stumm? No? Man kennt, das ist ja mittlerweile eine relativ aussterbende Art, wo du dann ein Charakterspiel, speziell in Rollenspielen, in Action-Adventures, großes Paradebeispiel, was immer noch eben in die Richtung geht. Ich bin gerade kurz davor, Legend of Zelda Skyward Sword durchzuspielen und das ist zum Beispiel ein Spiel, was null auf Sprachausgabe geht, sondern eher dieses Nintendo-typische so Fantasie-Gebrabbel sozusagen drin hat, damit man selbst dann Sachen interpretieren kann. Blub, blub, blub, blub, blub, no? Ja, das ist ja echt immer so ein Reizthema, ne? Also bei jedem neuen Zelda, natürlich hat das keine Sprachausgabe, weil Zelda noch nie Sprachausgabe hatte. Mhm. Aber also für jeden, der das cool findet und sich freut, dass sie die Tradition aufrecht halten, hast du aber auch 10, die schreien, mein Gott, wann gibt's denn endlich mal Sprachausgabe? Das ist ja absolut von vorgestern und Spiel ohne Sprachausgabe, zumal so ein großes Action-RPG, was halt so ein bisschen storybasiert ist, wo es um Charaktere geht und um Emotionen manchmal ein bisschen. Genau, vielleicht. Genau. Kannst du eigentlich nicht mehr ohne Sprachausgabe anbieten, hast ja auch immer die Kritiker. Ja, der Grundgedanke früher war eben dort, dass eben kein ausgearbeiteter Charakter als Hauptcharakter eben da ist, damit man sich als Spieler besser in die Rolle des Protagonisten reinversetzen kann. Deshalb sind ja auch viele Protagonisten von den Spielen von damals eher ja, nicht besonders gut ausgearbeitet oder haben, man lässt sich da relativ viel frei, sind vielleicht sogar ein bisschen customizable, dass man so den Look und so weiter dort bestimmen kann und die Welt um einen reagiert drumherum. Selbst sowas wie jemand wie ein Gordon Freeman, der eigentlich doch vom Visuellen her ein festgelegter Charakter ist, ist ja eigentlich auch nur eine Hülle für dich, um dich da rein zu interpretieren und alle Story und alles, was du über den Charakter erfährst, der du bist, wird um dich drumherum gemacht, ne? Also du bist ja eigentlich du selbst und nicht direkt Gordon Freeman, wenn du Half-Life dann spielst. Und in älteren Spielen, wie es die Legend of Zelda sind, wie es tonnenweise von Rollenspielen sind, wo du dann auch den Namen ändern kannst im besten Fall, wo der Charakter selber nicht spricht, soll es immersiver sein, dadurch, dass man sich dort reinversetzen kann. Aber natürlich, wenn diese Spiele diesen filmischen Aspekt mittlerweile sehr, sehr hochgehoben haben, da wirkt eine große Diskrepanz mittlerweile, wenn du drumherum hast, Leute, die für dich sprechen oder bewusst Spiele wie eben Skyward Sword, was ich finde, von den Charakteren her, von der Geschichte, der es erzählt, ist es mit eines für Zelda zumindest am stärksten. Das war ja nie so in Richtung, da war Story nie das, was vorgeherrscht hat, aber es wirkt ein bisschen halbgar in der Richtung. Die haben vollwertig animierte Figuren, du hast ellenlange Textboxen, die dort sind, aber die haben Mundbewegungen, aber du hörst nichts. Ja? Mhm. Also du siehst, die Charaktere fangen an zu sprechen, die machen zweimal den Mund auf und dann bleiben sie stumm und die Textbox geht weiter. Da geht die Diskrepanz wieder auseinander. Das ist ein bisschen schwierig. Ich kann mich nicht mehr so leicht reinversetzen, wie es früher ging. Aber ich glaube, das kommt auch wirklich auf das Genre an. Also für mich zumindest ist es genreabhängig. Bei einem Rollenspiel, zum Beispiel Skyrim, gibt es auch keine Sprachausgabe des eigenen Charakters. Das stimmt. Oder? Nein. Nee, gibt's nicht. Gibt's nicht, ja, nein, genau. Nein, nein. Ich weiß nicht. Moment, nein, oder doch? Das stimmt, du hast das recht. Das stimmt, ja, okay. Ja. Und bei einem Actionspiel möchte ich das gerne, also da würde ich das vermissen. Also Half-Life ist halt noch ein Beispiel, wo es klappt, ohne dass es Sprachausgabe ist. Mehr die Ausnahme als in der Regel bei Half-Life, genau. Für einen Shooter. Genau, mhm. Und aber bei einem, was weiß ich, bei einem Bulletstorm, bei einem Gears, bei einem Uncharted und all das, wenn die stumm wären, fände ich's. Okay, Uncharted würde ja nicht funktionieren, wenn stumm ist. Also ja? Es gibt Spiele, bei denen funktioniert es echt gut und bei denen funktioniert es weniger gut. Also ich glaube, im Beispiel von Zelda glaube ich, dass sich in der Tat Nintendo da ein bisschen in die Falle selbst rein manövriert hat über Jahre und Jahrzehnte hinweg, weil ich denke, dass sie nicht bis in alle Ewigkeit damit davonkommen werden, dass Zelda keine Sprachausgabe hat. Mhm. Man merkt ja jetzt irgendwie, das kommt immer wieder auf, aber so langsam kann man es auch nicht mehr wirklich erklären. Also technisch sowieso nicht. Kann mir ja keiner weismachen, dass Sprachausgabe nicht reingepasst hätte. Das ist natürlich ein künstlerischer Ansatz. So wie, hast du ja schon gesagt. Ja, ne, gibt ja auch Schwarz-Weiß-Filme, die noch gedreht werden. Aber die brechen auch keine Box-Office-Rekorde. Das nicht, nee, das nicht. Und ich glaube, dass sich Nintendo nicht ewig davor wird drücken können, Link eine Sprachausgabe zu geben. Ich weiß aber jetzt schon, wenn das passiert, und ich bin sicher, es passiert irgendwann, Nintendo wird sich den Druck beugen, wird ein Shitstorm sondergleichen losbrechen. Weil auf jeden, der die Stimme von Link dann okay findet, so, ja, so habe ich es mir vorgestellt, wirst du 100 haben, die Foren fluten werden, was sich Nintendo dabei gedacht hat. Jetzt ist Zelda endgültig tot. Was für eine beschissene Stimme er hat. Größter Fehler ever. Ololololol. Aber wenn sie es smart machen, lassen sie vielleicht. Ich meine, es ist fucking Nintendo. Lassen sie einfach 4 Leute komplett alles einsprechen und du suchst dir einfach eine Stimme aus, die dir gefällt. Na gut, es geht nicht rein nur um die Stimme, glaube ich, sondern ich glaube, ich habe diese Art von Shitstorm ja schon im letzten Jahr erlebt mit Metroid Other M. Und ich würde mich da auch in die Richtung packen, was bei einer Serie, die eigentlich davon gelebt hat, Metroid hatte immer dadurch, dass du wirklich einen stummen Hauptcharakter hast mit Samus Aran, hat sich über die Jahre ein gewisser Charakter festgelegt, der komplett mit der Sprachausgabe, mit der Charakterisierung, nicht nur die Sprachausgabe, sondern eben dadurch, dass endlich mal sich Nintendo auf einen Charakter festlegen musste. Es war eigentlich nicht die Samus Aran, die sehr, sehr viele Leute kennengelernt haben, diese emanzipierte Powerfrau sozusagen, ist ein komisches Wort dann hier, das so auszusprechen, aber ich habe als Gamer über 20 Jahre mir ein Bild aufgebaut von Samus Aran, was durch Metroid Other M komplett zerstört wurde. Ja? Da wurde eine masochistisches Weibchen draus gemacht, das sich gerne quälen lässt und sich herumkommandieren lässt. Immer mit dem Arsch in Großaufnahme. Genau, solche Sachen, also es wurde dadurch, dass sich Nintendo mal, die sind über den Schatten gesprungen, haben eine Sprachausgabe reingetan, haben festgelegt, wie dieser Charakter aussehen soll, und auf einmal war es nicht mehr der Charakter, den ich kenne und den ich kennengelernt habe. Wenn auf einmal Link jetzt ankommt und Link ist irgendwie so eine Hohlbratze, ne, der irgendwelche kecke Sprüche macht, oder auch, sagen wir, Link hat auf einmal so einen Charakter wie Nathan Drake. Ich liebe Nathan Drake in der Rolle, wie es in Uncharted funktioniert, aber stell dir mal vor, das ist der Link, den sich Nintendo immer vorgestellt hat, dann würde ich auch dann bei Miyamoto hier die, unten stehen die Fackel anzünden. Also, das geht ja so nicht. Also die Gefahr, ich glaube, die ist jetzt nicht so groß. Das war jetzt auch ein bisschen überzogen. Ich meine nur, wenn man sich halt über 20 Jahre hinweg oder wie alt ist der? 25 Jahre war das jetzt? 25. Ist 25 jetzt. Verdammte Jahre. Wenn man sich das halt so aufgebaut hat, dass Link, der Hauptheld, nun mal keine Sprachausgabe hat und sie werden das irgendwann, bin ich ganz sicher, wird es kommen, dann wirst du auf jeden Fall die Hälfte der Fans verärgern, weil die sich, das wäre bei Gordon Freeman in Half-Life 3, falls man es mal kommen sollte, wäre das nicht anders. Aber ich glaube, die müssen es bei Half-Life nicht, das ist ja so, die haben es nicht nötig. Genau, ja? Sie haben es nicht nötig, weil Half-Life für mich aber auch anders funktioniert als ein Zelda, also diese Emotionalität, ja, die bei dir geweckt werden soll, die transportiert sich auf eine ganz andere Art als bei Zelda. Schon dadurch, dass es bei Half-Life keine Cutscenes gibt, also im klassischen Sinne jetzt keine welche Sequenzen, die von sich aus ablaufen, die dich aus dem eigentlichen Spielablauf rausnehmen. Dadurch, dass du alles, was in Half-Life 2 zum Beispiel passiert in der Chronologie 1:1. Mhm. Also du springst nicht auf einmal wie 2 Monate später, genau, oder hast Schnitt, nicht einen krassen Flashback vor 4 Jahren durch. Oder so. Ja. Du erlebst es quasi 1:1 in der Chronologie mit und das bindet dich so dermaßen an den Charakter und das erlaubt es dir auch quasi, dich selbst in die Schuhe dieses Charakters zu versetzen. Was bei Zelda halt nicht ganz so funktioniert auf dieselbe Art, weil du halt immer wieder rausgerissen wirst und das irgendwie immer wieder von außen beobachtest. Also da werden die Emotionen, die Link gerade hat, werden durch Sequenzen transportiert und die müssen sich halt nicht unbedingt mit deinen decken. Und bei Half-Life erlebst du alles, was du emotional erlebst und darauf reagierst, das erwächst aus dir selbst, aber nicht unbedingt daraus, dass das Spiel dir vorgibt, so jetzt hast du mal traurig zu sein oder so. Ich gebe dir mal ein aktuelles Beispiel, jetzt nicht Zelda, aber was ganz gut zusammenfasst, wie das innerhalb von einem Jahr zwei komplett unterschiedliche Ausrichtungen genommen hat. Ist euch auch so warm? Dead Space. Dead Space, beide Spiele zählen zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Teil 1, finde ich, ist eines der, geht einen ähnlichen Weg eben wie Half-Life. Dadurch, dass du den Hauptcharakter Isaac hast, der eben dort komplett gar nicht spricht, du nicht rausgeworfen wirst durch Cutscenes, die irgendwelche Schnitte oder sowas dort haben, sondern alles komplett aus der Perspektive von Isaac passiert. Zwar jetzt Third Person statt First Person wie bei Gordon Freeman, aber das ist für mich eines der Spiele, wo alles am cleversten mit verwoben wurde und ich mich auch wirklich dann sehr intensiv reinversetzen kann. Auch wenn ich Isaac als Charakter nicht kenne, kann ich trotzdem mit ihm mitfühlen und mitleiden. Für den zweiten Teil jetzt wurde aber Isaac eine Stimme gegeben. Ja, Isaac kann jetzt reden. Es gibt Cutscenes mit Schnitten. Es gibt dann einfach wesentlich mehr, was du von so einem klassischen Spiel hast. Und ich finde da zum Beispiel, auch wenn ich Isaac jetzt nicht als unangenehm oder sowas empfinde, hat es ein bisschen verloren für mich dadurch im zweiten. Ich finde beide Spiele toll, wie hat man, glaube ich, auch damals in den Beiträgen, als wir gemacht haben, der Vergleich von Alien 1 zu Aliens, ne? Eher das stimmungsvolle Spiel zu Anfang gegenüber dem Actionfeuerwerk, was nochmal ordentlich draufgepackt hat mit dem zweiten Teil. Aber da ist diese Diskrepanz innerhalb von anderthalb, zwei Jahren gleich schon vorhanden gewesen. Ne? Vom stummen Helden, vom invasiven Helden zum Typen, der redet, zum weiter fester Ausgearbeiten. Und ich finde, in dem Zusammenhang hat es im ersten ein bisschen besser funktioniert. Aber hätte es, wenn es im ersten genauso gewesen wäre wie im zweiten, wäre es dir wahrscheinlich auch nicht negativ aufgefallen. Nee, es wäre mir nicht aufgefallen, aber dadurch... Das ist ja nur die Veränderung. Genau, im ersten ist es mir aber eben positiv aufgefallen, weil es einfach so konsequent war, wie kein anderes Spiel. Es wird nichts eben gebrochen durch irgendwelche Anzeigen, durch irgendwelches typisch Videogamiges, sondern das war wirklich das Spiel, wo jeder kleine Punkt so in die Spitzen durchdacht ist, dass ich mich wirklich reinversetzen kann ins Spiel. Na, auch wenn es eben Third Person statt First Person ist, aber das fand ich eben so... sehr, sehr, sehr angenehm und sehr, sehr clever beim ersten Teil. Der zweite hat dann eben diese Zugeständnisse gehabt mit Cutscenes, mit verschiedenen Kameraperspektiven, die nicht aus der Ego-Perspektive sind. Ja, und so weiter also und so fort. Prinzipiell finde ich es immer ganz angenehm, wenn sich so eine Serie und damit auch ein Hauptcharakter und damit dann auch so ein übergreifender Storybogen, wenn es den überhaupt einen gibt, wenn sich das ein bisschen weiterentwickelt, wenn das halt nicht irgendwie immer dieselbe Soße ist, die dann halt sich nur so variiert, dass du ein halbes Jahr später eine 2 im Titel hast und dann später eine 3 im Titel, aber im Prinzip spielst du irgendwie immer wieder dasselbe. Aber es birgt natürlich auch ein paar Gefahren, dass du alteingesessene Fans der Serie durch Dinge verärgerst oder verstörst, die sie nicht gewohnt sind. Gamer sind ja, das ist ja das Bizarre, keiner gibt's ja gerne zu und jeder protestiert aufs Energischste, aber der Gamer an sich ist extrem konservativ, total, hat voll Angst vor Veränderungen, vor Neuerungen. Sie betrachtet alles mit sehr, sehr großem Misstrauen, mit Skepsis, lehnt viel erstmal ab, wenn ihm was Neues aufgesetzt wird. Der Gamer muss sich an Neues gewöhnen, meckert auf der anderen Seite gerne über Fortsetzungen, immer dieselbe Scheiße, immer blablabla. Aber wenn sich dann doch mal jemand traut, wie was anderes zu machen und Leute, ich sag nur Max Payne 3, als man die ersten Screenshots gesehen hat, dass Max Payne jetzt eine Glatze hat, was da losgegangen unglaublich. Ist. Ja, aber es sind ja nicht nur Gamer, also jeder hat ja, Menschen sind generell gewohnt. Nee, ja, klar, also, aber ich meine gerade Gamer, die immer wieder lautstark einfordern, dass man Games ernst nimmt und dass es wirklich eine ernstzunehmende Kunstform ist und guck doch mal hier an, was hier Geiles geht und es ist so eine krasse Community und wir alle miteinander basteln hier an was ganz Besonderem. Mhm. Weißt du, dann sind sie dann doch teilweise sehr, sehr, sehr verstockt und wirklich verschließen sich neuem gegenüber. Und ich kann mir vorstellen, zum Beispiel, wenn du jetzt in Halo 4, wenn du den Master Chief sehen solltest, mal sein Gesicht, da bricht die Hölle los. Das darf Microsoft auf gar keinen Fall machen. Also selbst ich sag da, nee, ich will das Gesicht von Master Chief nicht sehen, weil ich jetzt in 3 Spielen habe ich nur diese Stimme gehabt und habe maximal seinen Hinterkopf gesehen und ansonsten sehe ich nur diesen ausdruckslosen Helm. Ja, genau, wenn man ihr Gesicht das erste Mal sehen kann, dann wird's... Dann ist halt irgendwie, ey, wenn man weiß, wie der Master Chief aussieht, dann gibt's halt keinen Raum mehr für Interpretation. Dann ist es halt auch relativ schwierig, sich in diesen Charakter wieder reinzuversetzen, wenn ich weiß, die Mystik ist Alter, weg. Hä, der ist blond? Ich habe mir den aber immer schwarzhaarig vorgestellt. So, dann bist du raus schon. Dann klappt es einfach nicht mehr. Von daher war das auch relativ klug, den nie zu zeigen. Aber natürlich ist noch was anderes als bei Gordon Freeman schon dadurch, dass du halt exzessive Cutscenes hast. Er hat ja auch viel Sprachausgabe, sehr viel Text, bringt blöde Sprüche, die deutsche Synchro ist schlimm und so. Also nicht mal da klappt das so wahnsinnig gut. Also ich will damit sagen, so ein Hauptcharakter gesichtslos und oder stumm werden zu lassen, heißt jetzt nicht unbedingt, dass sich der Gamer leichter mit dem identifizieren kann. Wo es zum Beispiel bizarrerweise sehr gut funktioniert hat, ist Mario. Obwohl Mario ein ganz klar definiertes Aussehen hat. Also jeder kennt die rote Mütze, jeder kennt den Schnurrbart. Der hat eine Stimme, wenn irgendwann Charles Martinet mal sterben sollte, was wir nicht hoffen. Aber eine andere Ersatzstimme für Mario zu finden, ist, glaube ich, ähnlich schwer wie bei Marge Simpson damals. Es wird sehr, sehr schwierig. Es fühlt sich einfach... Mario! Das ist einfach sein Mensch. Er muss doch alle Soundfiles der Welt schon eingesprochen haben, die sie jemals brauchen werden. It's me, Mario! Ja, wahrscheinlich hat er wirklich einfach jede Wortkombination... Nintendo hat ihn angekettet und der spricht einfach den ganzen Tag nur auf Halde. Er hat einmal wahrscheinlich den kompletten Duden durch. Ja. Und dann werden sie alles nur aneinander reihen, wenn sie irgendwas brauchen. Genau. So hätte ich es gemacht als Nintendo. Das wäre eigentlich nicht dumm. Das ist aber sehr, ich meine, da hat es auch sehr gut funktioniert, weil die Hintergrundgeschichte von Mario kann man völlig vernachlässigen und auch die Stories in Anführungszeichen in den Mario-Spielen ist ja auch ein Witz. Also das ist ja jetzt noch nicht mal eine Aussage über die Qualität der Spiele. Aber wegen den Stories spielt ja kein Mensch Mario. Prinzessin wird entführt, Bowser steckt dahinter, so bums aus, fertig. Ja. Und da hat's sehr gut funktioniert, weil Mario wirklich, naja, das ist quasi wie so ein leeres Gefäß, wo jeder das reinprojizieren kann, was er will. Also da ist es nicht wichtig, woher Mario kommt und wann er Peach kennengelernt hat und warum Bowser Peach immer wieder entführt, übrigens auch ein sehr seltsamer Fetisch ist. Weil wie dumm ist eigentlich Peach, dass sie sich immer wieder entführen lässt? Wie blöd ist sie denn? Ja. Also wie kann sich ein Typ wie Bowser an sie heimlich ranschleichen? Aus dem Büsch oder so? Wohl, wenn du da Antworten drauf haben musst. Mario sein muss. Das ja, schon immer wieder so. Damn it, Peach! Immer das Gleiche mit dir, ey. Ja, dann renn halt weg. Aber du weißt, irgendwann wird aus der Berufung der Beruf und er macht's einfach. Ja, recht. Und dann ist er dann doch wieder in einem anderen Schloss. Da kann man ganz schön sehen, genau diese Sachen werden dann, wenn es storylastigere Mario-Spiele gibt, wie zum Beispiel die Paper Mario oder Mario RPG-Rollenspiele die gehen natürlich aber komplett, denen ist das bewusst, wie hanebüchen und wie dämlich das ist und gehen dann auch dementsprechend parodistisch damit um. Und ich habe teilweise Tränen gelacht bei einigen der Spiele dort, wie einige Sachen dann aufgeführt wurden, wie es gemacht wurde. Und ist aber wirklich dann clever von Nintendo gemacht eben, dass sie sich dessen bewusst sind und dann kein ernsthaftes und Mario kriegt jetzt das hier und man sieht es am, hier, der Mario-Kinofilm, da sieht man wie so eine Interpretation, ne, wo auf einmal, okay, jetzt braucht Mario einen Nachnamen, Mario, ne? Und warte mal, wie sind denn jetzt hier die Echsen entstanden? Okay, Dennis Hopper verwandelt sich zurück durch die Evolution in einen Dinosaurier und dann kommt Yoshi, der aus einem Ei schlüpft und alles drum und dran und die kleinen Bomben kann man aufziehen. Also wo die Antworten auf Fragen gestellt haben, die sich keiner gefragt hat. Ja, ne? Genau, Antworten, die keiner brauchte auf Fragen, die man sich nicht gestellt hat. Genau. Will ich wissen, was mit Boo ist. Was ist mit den Raketen? Ist mir doch scheißegal, ob die Gesichter haben oder nicht. Ja, wirklich, das ist doch völlig. Ich brauche die Backstory. Irrelevant. Wie sind die Gesichter auf die Raketen gekommen? Ja, daran sieht man echt mal wieder, dass es auch furchtbar nach hinten losgehen kann, wenn man sich zu viel Gedanken um etwas macht, was keines Gedanken bedarf. Also das ist wirklich das allerbeste Beispiel für, genau, es ist eine Interpretation. Und also gerade beim Mario-Film fand ich so faszinierend, wie katastrophal falsch man es von vornherein angehen kann. Also irgendein dicker Hollywood-Produzent hat gesagt, ey, warte mal, in Mario-Spielen kommt doch Yoshi vor, oder wie der heißt, der Dinosaurier. Also muss der Film auch einen Dinosaurier haben. Aber dass sie dann wirklich so einen auf Realismus gemachten kleinen Mini-Velociraptor da haben, der mit Yoshi nichts zu tun hat. Das war um die Zeit von Jurassic Park eben. Da war das schon fokussiert. Ja, genau. Also wie dumm man am Kern der Vorlage vorbeigehen kann und einfach nur drauf schielt, was jetzt gerade vermeintlich angesagt ist bei den Kids. Oh, Dinosaurier. Also wird Yoshi ein kleiner Velociraptor. Aber ja, auch andere Interpretationen von Filmen, von Spielen in Filmen, Resident auch Evil komplett schief gelaufen. Also Resident Evil finde ich ist als Film, wenn es nur Film wäre, wäre es immer noch, ja, okay, kann man sich angucken. Ich finde den ersten Resident Evil okay. Da stehe ich auch dazu. Aber wenn man halt davon die Vorlage ausgeht, ist so dämlich. Aber wenn man dann davon ausgeht, okay, das ist halt fucking Resident Evil und das ist was ganz anderes als das, was ihr rausgemacht habt. Ja, also für mich Walking Dead ist mehr Resident Evil als Resident Evil. Okay, der ist super geil. Weißt du, was ich meine? Und, ja, die Filme natürlich sind erfolgreich genug, leider, dass die in die Richtung gemacht werden. Ja, also auch noch einen. Der fünfte wird auch gerade, glaube ich, vorbereitet. Das wird nicht der letzte. Das werden wir, glaube ich, noch mal ein bisschen ausführlich, wenn wir mal den Videospiel-Film-Adaptionen-Podcast machen. Das zum Beispiel in Tomb Raider ist da wieder und besser. Und Ukes sei schon. Scheiße. Und Wolfs-Meeting mit Uwe Boll dann breitgetreten wird dort. Ja. Das akustische Meeting, ja. Aber rein was diese Interpretation angeht, die erfolgreichsten Videospieladaptionen in Filmen sind eher, und da gibt es wirklich, die kann man an einer Hand abzählen, nämlich eine, Silent Hill. Ja. Sind welche, wo der Regisseur sich mit dem Ursprungsmaterial so auseinandergesetzt hat, dass er es in einem Filmmedium transportieren konnte, ohne dass es jetzt so komplett verloren geht, was das Spiel ausmacht. Alles von den 90ern, von dem Super Mario, von dem, das hatten wir vor Urzeit nochmal zusammengeguckt, den Street Fighter Film. Ne? Ja. Das Absurde war ja, es gab, Alter, der Street Fighter Film. Ja, das Absurde bei Street Fighter war ja, dass der Film auf dem Spiel basiert, wozu es dann ein Spiel zum Film gab. Ja, genau. Mit einem digitalisierten Genre. Jeder wollte Captain Zavada unbedingt spielen. Also das war komplett absurd. Der erste Mortal Kombat Film fand ich ganz geil. Der ging wirklich noch. Den fand ich sogar ganz geil. Hey, aber dann, der hatte einen echt coolen Kampf mit Scorpion gegen Johnny Cage in der Hölle mit Fear Factory. Genau, von diesem brennenden Bambus. Von geil. Das war echt geil. Und am Ende gibt, nachdem Johnny Cage gewinnt, schmeißt ihm sein Autogramm dann hin, wie im Spiel. Knickknack, ja. Also Mortal Kombat Film fand ich gut. Dann gab es Silent Hill, das ist ein fantastischer Film. Ja. Also, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der das Universum auch noch ein bisschen erweitert, in meinen Augen. So, Tomb Raider ist auch passend zur Vorlage. Muss man nicht geil finden, aber passt zumindest halbwegs zur Vorlage. Und dann gibt's halt einfach noch. Ja, als Gamer, es wird eben dann schon sehr dünn, das Eis, wo man sich dort hinbewegt. Einfach weil du. Dead or Alive, der war gut, ja, natürlich. Dead or Alive, die Vorlage ist komplett absurd. Schau dir mal. Das ist besser als der Tekken-Film. Der Tekken-Film ist auch wirklich schlecht. Ja. Aber Dead or Alive weiß, dass die Vorlage, wie die Vorlage ist und wie der Film umgesetzt ist, einfach komplett durchgeknallt genug ist, dass ich auch Spaß mit so einem Film haben kann, mit einem Dead or Alive, und der einfach so durchgeknallt absurd ist, dass ich mir den auch gerne angucken kann. Und die waren ja wirklich ein bisschen heiß. Ein bisschen, ja. Wenn man den wirklich knallhart auf 80 gemacht hätte, wäre das ein super Film sogar. Und so ist er, die Helle ist aber nicht ganz scharf. Ja, eben. Deswegen will ich einen Film ab 18, damit wir das sehen, was wir im Spiel nicht zeigen dürfen. Okay. Aber hier, das war ja auch deine Eingangsfrage. Sag doch mal so ganz generell, wir schweifen gerade so ein bisschen ab und sind beim Thema Filme. Aber was macht denn für euch eine wirklich gute Story aus? Also wann klickt ein Videospiel bei euch so, egal in welchem Genre, dass ihr sagt, ey, das ist wirklich eine gut erzählte, transportierte Story, das reißt mich mit, das finde ich geil, da habe ich Magic Moments, kriege Gänsehaut, was muss ein Spiel schaffen? Ja. Für mich ist es eben, wenn ich in einem Spiel so mich reinversetzen kann oder so von dem Spiel drangehalten werde und die Story der Hauptantriebspunkt ist. Deswegen, so mache ich ja sowas wie dem Grafik-Adventure auf dem DS. Dort ist es ja nur die Story, die mich dranhält, weil es interessant geschrieben ist, weil die Charaktere, die Situationen vernünftig mitverbaut wurden, dass ich dann da habe und dementsprechend auch meine Magic Moments dann daraus entstehen. Sehr, sehr viel, wo wir über GTA vorhin gesprochen haben, wo ich meinte, dass da die Charaktere speziell im Vordergrund stehen. Es geht mir eben nicht darum, dass nicht nur eine coole, übergreifende Story mit einem Twist oder sonst was dort am Ende ist, sondern wie gut kann ich mich in die Charaktere reinversetzen, in der Hinsicht, dass sie interessant genug sind, dass ich deren Erlebnis oder deren Geschichte auch wirklich dann durchstehen will, oder was hält mich dann dort dran? Silent Hill 2, worüber wir sehr, sehr ausführlich dann gesprochen haben, hat zum Beispiel Charaktere, die man erstmal kennenlernen muss, ne, aber es ist einfach schweineinteressant zu sehen, was dort passiert, und da passt auch noch das Drumherum, wie, in welche Richtung die Story dort geht. Das ist so ein Ding, wo ich dann auch davor gesessen habe und geil, ne? Holy shit, was ist dort alles abgelaufen. Wenn, wenn die Geschichte, die Charaktere mich so dann dran hält, dass ich vielleicht sogar irgendwelchen Gameplay-Scheiß, der mir komplett auf die Nerven geht, da ausblende und es trotzdem weiterspiele, einfach um die Geschichte dann zu sehen. Und das habe ich zum Glück, es gibt zum Glück einige Spiele, wo mich dann das ranhält. Wir können hier gleich, wenn wir die Liste einmal kurz durchgehen gegen Ende hin, werden wir einige Beispiele finden, wo das Gameplay total für den Arsch war, aber mich die Geschichte trotzdem rangehalten hat. Das ist das, was es für mich dann ausmacht. Deshalb spiele ich auch viel Visual Novels und Grafik-Adventures. Und ich habe die Phoenix Wright-Spiele, 4 Stück auf dem DS. Genau, die werden auch gerade verfilmt, ne? Von Takashi Miike. Geil. Der Trailer war ganz, ganz, ganz schlimm. Ja, natürlich. Ja. Er hatte auch den Yakuza-Film zum Beispiel gemacht. Uh-huh, ja, die Ace Attorney-Games sind sehr, sehr rätselige Games. Die Stories an sich sind eben so Mordfälle, die man auflöst, aber da wird es über die Charaktere und das Writing gemacht. Und ich habe alle 4 Spiele zweimal durchgespielt. Ja? Also 8-mal. Ja? Und das sind eigentlich, als ob ich die Bücher eben dann 8-mal durchgelesen habe, sozusagen insgesamt. Weil es alles so ähnliche Geschichten sind, aber ich mag die Charaktere. Da habe ich richtige Holy-Shit-Momente auch gehabt. Auch solche anderen Sachen wie Hotel Dusk auf dem Nintendo DS, was eine 70s, 80s Gangster-Geschichte ist, die erzählt wird mit richtig coolen Reveals. Das sind Sachen, die mich dranhalten. Das ist da, wo ich sage, das bedeutet für mich Storytelling in Videospielen. Chris. Ja. Chris. Stören wir dich beim Surfen? Nö, ja. Ich habe gerade überlegt, was... Beim Denken. Einatmen, ausatmen. Atmen, das ist der Weg. Ich habe überlegt, was für mich wirklich eine Story ausmacht oder was ich von einer Story erwarte. Ich erwarte tatsächlich... Nichts. Nichts, nee. Ich bin über jeden Story-Happen irgendwie glücklich. Ich finde es nur schlimm, wenn mit der Brechstange versucht wird, eine Story zu transportieren. Hast du ein Beispiel? Ja, bestes Beispiel ist für mich tatsächlich die Flughafenszene aus Modern Warfare 2. War das 2? Ja, das war 2, ja, genau. Und, No Russian. Das ist, genau, No Russian ist für mich das beste Beispiel einer recht okayen Idee, die aber einfach grausig umgesetzt wurde. So, und es gab ja dazu auch den großen Podcast oder die große Gesprächsrunde. Mhm. Ich will nur kurz einwerfen, anstatt halt quasi in der deutschen Version sogar nur passiv dabei zu sein, also passiv die Täterrolle quasi einzunehmen, hätte man das Ganze auch aus Sicht des Opfers erzählen können, als ein Vater, der sein Kind irgendwie durch den Flughafen ziehen muss. Hinter ihm Schüsse und du musst dich ab und zu verstecken, dein Kind beruhigen, beispielsweise durch Knopfdrücke. Alter, ich krieg grad Gänsehaut, dass es nicht schreit. Das ist eine ganz schlimme Vorstellung. Und weißt du, was ich meine? Und vielleicht wirfst du dich am Ende dann irgendwie vor dein Kind, rettete es. Und danach wird es trotzdem erschossen. Ja, genau. Ja, aber selbst wenn es dann noch erschossen wird, ist es ja wieder eine ganz andere. Das packt ja einfach deine Emotionen ganz anders, als stumpf irgendwo lang zu laufen, weil das hat mich emotional gar nicht gekickt. So, das war halt, okay. Ist vor allem auch aus der komplett falschen Sicht einfach. Aus der komplett falschen Sicht eben gewesen. Nimm sowas jetzt nicht, dass das gleiche Spiel ist, Siren, das Remake auf der PS3, wo du dort ein Level aus der Sicht eines kleinen Mädchens spielst und das komplett schutzlos von Zombie-Krankenschwestern verfolgt wird. Ne, wenn ich No Russian aus der Sicht eines der nicht der Leute, die da rumschießen, dann gespielt hätte, sondern eben aus der Sicht eines Vaters, eines Kindes und so weiter, hätte es einen wesentlich größeren Impact für mich als Spieler dann gehabt. Ich weiß natürlich nicht, ob das in den Augen von Infinity Ward dann zu viel gewesen wäre, ne? Ob einige dann sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter, ich hole mit dem Spiel auf. Da wird lieber eher dann geschockt. Naja, du konntest die Szene eh überspringen. Also da, demnach, sie hätten ja... War es nicht nur in der Deutschen so? No? Nee, du konntest allgemein? Das generell überspringen, ja. Kannst du jetzt auch in Modern Warfare 3, kannst du auch Szenen überspringen. Mhm. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Ich glaube einfach, dass sie da entweder, weil sie es schnell einbauen mussten, vielleicht war es davor wirklich nur ein kurzes Video, was sie eigentlich hätten gezeigt hätten, eine Zwischensequenz. Und die Map hatten sie halt als Multiplayer-Map eh da. Ich glaube einfach, dass sie entweder keine Zeit oder einfach auch kein Interesse daran hatten, das anders zu verpacken. Und da ist es dann so, dass das Story für mich, bestes Beispiel ist Gears 3. So, ist für mich ein gutes Beispiel, weil man eigentlich, bei Gears heißt es immer, ey, das ist die stumpfeste Sache der Welt. So, und in 3 führen sie etwas fort, was sie in den Romanen und Co. schon angefangen haben. Es gibt halt Szenen zum Beispiel mit der Frau. Bloß nicht spoilen. Ich will nicht spoilen. Ja. Hast du schon gespielt? Nee, dann spoil ich es dir auch nicht. Ja. Okay, genau, aber da gibt's für diejenigen, die es gespielt haben, es gibt bestimmte Szenen. Da haben sich Charaktere aufgebaut über zwei Spiele davor, über Romane, über Webcomics, über Teaser, natürlich auch über Fanfiction irgendwie so und oder über Fanstories allgemein, wo es dann wirklich einfach zum Showdown kommt, wo bestimmte Sachen geklärt werden, endgültig. Und das hat mich auch versucht natürlich emotional zu kicken, und da haben sie es auch halbwegs geschafft, dafür, dass es eigentlich als stumpfes Actionspiel verschrien ist. Und ja, aber also daran sieht man ja wieder, dass das ein vermeintlich stumpfes Actionspiel, wo ja der Fokus wirklich auf Ballern und Ducken und dann wieder Ballern liegt, dass er durchaus emotional berühren kann, wenn man die Charaktere nicht völlig vernachlässigt. Ich finde die Charaktere total geil. Also genau, und du bist ja nicht der Einzige. Also viele Spieler, es hat ja auch einen gewissen Grund, warum Phoenix und Dom und so, warum die jetzt schon so ein bisschen, vielleicht nicht der ganz große, aber so Teil der Popkultur sind, wohingegen sich niemand an den Hauptcharakter aus Killzone jetzt erinnert oder so. Oder aus Singularity oder so. Oder sag mir mal, wer im letzten Ego-Shooter da, oder wer kann denn bitte alle Namen von den Call of Duty-Soldaten genau aufzählen? Aber das ist das Ding, auf Ghost, weil der halt eine coole Soap McTavish. Ja, Soap, ja, genau, den kennt jeder. Aber ich meine Price und sowas, aber die normalen Charaktere, die halt einfach random Futter sind, interessieren keinen. Ich weiß jetzt auch, ich habe Modern Warfare 3 jetzt vor kurzem zum zweiten Mal gespielt, kenne den Namen von dem Ivan, heißt er, glaube ich, der Russe, den man spielt. Ja, natürlich heißt er Russe Ivan. Natürlich, aber fernab davon, genau, ich bin quasi über die Jahre jetzt mit den Charakteren irgendwie warm geworden. Genau. Und mir geht es vor allem bei der Gears-Reihe und auch bei dieser indizierten EA-Reihe geht es mir einfach um dieses Brüderliche, um diese Freundschaft, die da entsteht. Weil das ist eine Sache, die ich greifen kann, die ich nachvollziehen kann. Bromance. Ja, es ist halt eine Bromance. So, weißt du? Also es ist eine Sache, die man nachvollziehen kann, die jeder aus seinem privaten Leben kennt. Wenn zum Beispiel mein bester Freund und ich gegen eine Zombie-Apokalypse kämpfen würden, dann wäre es was anderes, als wenn ich mit jemandem auf dem Ich gebe euch 7 Minuten. Ja, wahrscheinlich nicht mal. Ja, okay. Kommt auf die Zombies an. Welche Art? Die ganz, ganz langsam. Die ganz langsam, die keine Beine haben. Da können wir vielleicht schaffen, 6-7 Minuten. Aber wenn ich dann mit einem bei der Zombie-Apokalypse, ja, wenn ich dann mit einem aus dem Kaufhaus zusammengewürfelt werde, dann ist es für mich einfach nur ein Instinkt zu überleben. Und in dem Moment, das ist halt Storytelling, wo es aber ein Freund ist, wo mir die Person ans Herz gewachsen ist, das ist wie bei Donkey Kong mit der Liebe, da will ich was. Da ist es mir wichtig, dass nicht nur ich das schaffe, sondern auch die andere Person. Da ist mir wichtig, was mit der anderen Person passiert. Da ist es mir wichtig, dass es den Charakteren, die es gibt, dass es denen gut geht im Prinzip. Und dann leidet man auch mit denen. So. Und das ist halt dieses typische, so in China ist ein Sack Reis umgefallen. Ja? Und, oder halt einem Kumpel von mir geht es schlecht. Wenn es einem Kumpel von mir im echten Leben schlecht geht, dann fühle ich mit. Wenn ich weiß, in China, weiß ich nicht, da fällt ein Sack Reis um, interessiert es mich nicht. Es ist alles ein Investment, was aufgebaut wird. Genau, das Investment, aber es wird dann ja umso leichter gemacht, wenn sich die Schreiber, wie im Falle von Gears of War, wenn die wirklich die Charaktere ernst nehmen und so daran gehen, dass es ihr Hauptaugenmerk ist, dir als Spieler, diese Charaktere wirklich nahe zu bringen. Also, wenn du einen Protagonisten hast, ich glaube, das Wichtigste bei einer guten Story ist wirklich die emotionale Verbundenheit zum Spieler. Es klingt irgendwie ganz banal, aber wenn man sich die meisten Spiele-Stories mal anguckt, ist es vielleicht doch nicht so einfach, wie man immer so denkt, eine Story zu schreiben, die den Spieler emotional wirklich packt, abholt und länger begleitet. Und da hilft es zum Beispiel, einen relativ normalen, durchschnittlichen Protagonisten zu haben, zumal wenn die Umgebung jetzt unweltlich ist, also nicht mit deinem normalen Erfahrungsschatz in Einklang gebracht werden kann. Also keiner kennt ja eine Situation, wie es ist, in einer Zombie-Apokalypse zu sein. Mhm. Oder wenn die Außerirdischen angreifen. Oder wie bei Gears of War, du bist halt so ein muskelbepackter Supersoldat und kämpfst einen interstellaren Krieg, den letzten Krieg der Welt. Also da kann man sich vielleicht nicht unbedingt hineinversetzen, aber wenn du jemanden hast, der dich emotional, in den du dich reinversetzen kannst, der dich an die Hand nimmt, dann wird dir das durchaus leicht gemacht. Und wenn du dann noch siehst, dass sich diese Charaktere im Laufe von einem, zwei, drei oder vielleicht auch 20 Spielen verändern, dass sie wachsen und mit dir wachsen. Genau, mit dir wachsen, dass sie an Tiefpunkt in ihrem Leben geraten, dass sie Hindernisse überwinden, dass sie Freundschaften schließen, Leute verlieren und darauf so reagieren, wie wir reagieren im echten Leben, nämlich mit echten Emotionen oder mit echten virtuellen Emotionen, dann glaube ich, bist du in der Tat wirklich ganz dicht dran an solchen Charakteren und dann blutet dir wirklich das Herz, wenn... Absolut. Also wir alle kennen ja die Momente, es soll jetzt keine Diskussion über Magic Moments geben, aber ich glaube, jeder kennt so ein paar Beispiele, wenn wir mal kurz nachdenken, wo wir den Tränen nahe waren in einem Videospiel, weil uns irgendwas so gerührt hat und so mitgerissen hat, dass wir wirklich echte, ehrlich empfundene Trauer da verspürt haben. Und das ist bei einem vermeintlich stumpfen Spiel wie Gears of War, ist es durchaus möglich. Teil 3 haben wir ja alle gesehen, jeder reagiert ja durchaus emotional drauf. Aber das erfordert eben halt auch eine gewisse Fingerfertigkeit und dass man die Charaktere ernst nimmt. Und das ist es, was ich total oft in Spielen vermisse. Also, wenn ich höre irgendwie, weiß ich nicht, als ich zum Beispiel von Mass Effect gehört habe, so wenn du mal ganz grob die Prämisse von Mass Effect umreißt, ist es jetzt auch nichts, wofür du spontan Applaus spenden würdest. Da ist halt so ein Commander, Jack Shepard, wie heißt er? Heißt er Jack Shepard? Shepard war der aus Lost. Er heißt einfach nur Lost. Er ist Shepard und kannst ihn vor. Er ist Lost. Ja, John Shepard ist, glaube ich, der Standardname. John Shepard. Nenn ihn John Shepard. Und er kämpft halt gegen... Er kämpft halt gegen die Reaper und sammelt sich so seine Crew zusammen und so. Klingt erstmal nicht wahnsinnig originell so. Aber man merkt einfach, dass die Schreiberlinge wirklich mit dem Anspruch daran gegangen sind, echte Geschichten von echten Menschen zu erzählen. Dass ich, wie ich es gerade gesagt habe, weißt du, da gibt es immer wieder Situationen, wo Leute an ihre Grenzen geraten, wo du Dinge verlierst in deinem Leben, wo du über Verlusten wegkommen musst, wo du neue Freundschaften schließt, wo du wächst innerhalb einer großen, großen, großen Geschichte. Deswegen ist Mass Effect... so eins der größten, besten und wichtigsten Videospiele der letzten paar Jahre. Also ich meine, das ist ein Mammutunternehmen, eine Geschichte über 3 Spiele zu erzählen und das auch noch so zu machen, dass sich Entscheidungen aus dem ersten Teil auf den zweiten auswirken und vom zweiten dann auf den dritten. Also das so hinzukriegen und trotzdem noch die Chronologie zu wahren und das kohärent zu lassen, da muss ja wirklich schon einen Top-Story-Schreiber haben. Ja. Aber genau, ich wollte darauf hinaus, mich nervt es nicht, wenn halt das schon wieder ein Science-Fiction-Shooter-Spiel kommt oder meinetwegen auch ein modernes Kriegsspiel halt im modernen Setting. So WW2 ist ja mittlerweile völlig abgemeldet. Vietnam hatten wir auch ganz kurz mal durch, war auch mal kurz in. Ja, jetzt ist Modern Warfare. Genau, jetzt ist es der Modern Warfare, die moderne Kriegsführung. Also wenn ich das erstmal höre, mich nervt das im Prinzip nicht, weil ich denke irgendwie, man kann auch die tausendste geile Geschichte in einem Setting erzählen, was man eigentlich schon kennt. Aber sobald ich ja mitkriege, dass es dann doch wieder nur ein Aufhänger für endlose Ballereien ist, wo es um Explosionen geht, wo es um irgendwie Killstreaks geht und weißt du, wo du einfach nur beballert werden sollst mit geilen Effekten und so, wir haben noch krasse Action als die anderen und bei uns sind die Explosionen noch größer als bei den anderen. Dann nervt mich's und das sind die Momente, wo ich emotional, ich steig nicht mal aus, ich steig noch nicht mal ein vorher. Darf ich nur kurz was erwähnen, weil ich hatte so eine Situation gestern Abend erst. Wann wird der Podcast ausgestrahlt? Nicht vor dem 15., oder? Nicht vor dem 15. Gut. Ja. Ich habe seit geraumer Zeit darf ich den Gears-Content spielen, den neuen, zu Rahm quasi, also einem Charakter, den man aus der Serie kennt. Und direkt in der ersten Szene, ich weiß nicht, wie weit ihr bewandert seid mit der Serie selbst, trefft ihr Tai. Tai, der im Vorgänger... Tai Mai. Der in der Serie bereits eigentlich gestorben war. Ja, ihr trefft ihn aber, weil es eben eine Parallelgeschichte ist zu einer... bevor er gestorben ist. Bei Gears ist es ein bisschen kompliziert, über alles zu reden. Also ein Prequel mit deinem Charakter, den du eigentlich schon, mit dem du schon Abschied gefeiert hast. Abschied gefeiert nicht, ich war traurig. Und, Abschied und, genommen hast. Genau, ich habe Abschied genommen, weil er auf sehr bestialische Weise starb. Und da habe ich ihn wieder gesehen und war so, ey geil, das ist Tai wieder, das ist cool. So, ich habe mich tatsächlich wirklich gefreut, mal mit ihm irgendwie wieder durch die Landschaft zu ziehen. Und das war wieder so ein emotionaler Moment für mich, wo ich gedacht habe, hey, das hätte ich nicht erwartet, dass ich nochmal mit Tai unterwegs bin. Jetzt bin ich mit ihm unterwegs und das freut mich. Und das ist halt auch generell die Gears-Reihe für mich. Ich bin halt, muss man sagen, Gears-Fanboy in dem Sinne, weil es für mich wirklich so das kooperative Supererlebnis ist. Muss man sagen, dass sich die Serie auch sehr gut entwickelt hat. Also nicht nur über die Romane, die allesamt sehr gut sind, sondern auch innerhalb der Spiele selbst. Du hast zum Beispiel halt mit Marcus hattest du halt diesen unnahbaren Typen, ja, so zu Beginn und du wusstest halt nicht, ey, der ist irgendwie im Knast und der ist halt der mega krasse Muskeln so groß wie mein Kopf, ja. Und dein Kopf ist wirklich riesig. Mein Kopf ist riesig, ja. Und dann merkst du plötzlich, hey, wenn es an seinen Vater geht, ja, dann wird er plötzlich auch so eher leiser und schlägt behäbigere Töne an. Und als dann auf einmal der Vater auftaucht, merkst du halt, okay, beim ersten Treffen mit dem Vater so, weißt du, da kommen einfach Emotionen ins Spiel. Und da siehst du die Charaktere einfach ganz anders. Und du merkst halt, so, die sind gar nicht so einseitig, wie sie eigentlich denken oder wie man denken mag. Halt auch bei einer Schlüsselszene in Gears 3 merkst du dann plötzlich, dass ihm eigentlich die Tränen kommen, dem Charakter. Und du bist dann so, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das finde ich, weil es mich selbst auch betrifft gerade, weil dieser Prozess, der da gerade stattgefunden hat, mich auch selbst emotional berührt hat, kann ich das nachvollziehen, was der Charakter da macht. Und das ist für mich auch ein Punkt, der ganz wichtig ist. Ich weiß, ich hab schon wieder vergessen, was die Eingangsfrage ist. Daran sieht man mit Tai, das ist halt Emotionen einfach. Geschichten werden für mich auch durch Emotionen. Ja, natürlich, natürlich. Es ist ja alles Emotion. Also ich meine, die ganzen Ausführungen hier, das kann man auf Spiele mittlerweile wie auch für Filme aufwenden. Wenn du als Beispiel mal die Star Wars-Geschichten oder sowas an, dann schau dir mal gute Charakterisierung aus den alten Teilen verglichen mit nicht vorhandener Charakterisierung aus den neuen Teilen, die sehr RedLetterMedia.com, wo das zum Beispiel sehr, sehr ausführlich in den Reviews der Filme dort gezeigt wurde. Sowas wie bei einem Gears of War, wie bei einem Mass Effect, wie Rockstar ist auch BioWare ein Meister der Charakterisierung, weil die dort eher weniger auf die übergreifende Story, die auch vorhanden ist, aber die machen sehr, sehr viel Arbeit in die Charaktere rein, dass du dich mit den Anfreunden kennenlernen kannst, sie hassen lernen kannst und so weiter, und das über einen großen Zeitraum passiert, innerhalb zwei von drei Spielen, dass dir deren Schicksale und deren Werdegänge auch wirklich dann was bedeuten, weil die eben interessant und als fast schon reale Personen wahrgenommen werden. Natürlich immer noch selbstkreierte, aber immer noch daneben fast schon real. Auch das auch Paradebeispiel für die Rollenspieler von damals, Final Fantasy VII, Aeris gestorben. Die eigentliche designierte Hauptdarstellerin des Spieles wird einfach hinterrücks gemeuchelt, mitten in der Mitte des Spieles aus, wobei absolut kein der Indikator vorher gewesen ist, dass das passiert, sondern eher, da hat sich eine Beziehung zwischen dem Hauptcharakter und ihr dann aufgebaut, und nicht nur als Hauptcharakter, sondern auch als Spieler hat man sie über 20, 30 Stunden kennengelernt und dann zack. Und dann war sie auch konsequent tot. Es war keine. Da habe ich mich auch gefragt, warum ist sie eigentlich konsequent tot? Ja, weil aber sie ist schon in Kämpfen 10.000 Mal gestorben und wird immer wieder neu belebt. Also nimm da mal die Logik weg. Sie hat die Story-Schreiber nicht mehr. Genau, sie wurde eben von einem 10 Meter langen Schwert durchbohrt. Das hat wahrscheinlich dann besser gerechnet, dass da kein Phoenix Down mehr funktioniert, dass sie dann auferstehen kann. Aber diese Konsequenz mit der Ich habe ja nie gespielt, ne, aber das weiß ich auch mit dem Tod von Aeris und so. Und Sephiroth hat sie doch umgebracht. Ich habe mal eine lange, lange Abhandlung gelesen. Kontrovers, wo drin stand, dass Sephiroth ein unglaublich lahmer, völlig überschätzter Bösewicht wäre, der nur deswegen von allen cool gehalten wird, weil er einmal einen anderen Hauptcharakter umgebracht hat. Ja, aber sonst wäre es ein total langweiliger 0815 Klischee-Bösewicht, der keine Aussage hat, keine Haltung zu nichts, gar nichts. Ja. Ich will es aber einwerfen. Nein, absolut. Wir werden gleich mal diese Liste hier durchgehen und ein paar Sachen hier dann. Genau, das würde ich aber nicht sagen, tatsächlich. Ich will es auch nicht unterschreiben. Ich meinte nur, selbst das kann man dann irgendwie auf verschiedene Arten. Absolut, wir werden drauf zur Sprache eh noch kurz kommen. Also wir werden jetzt nicht endlang über die Titel sprechen, aber einfach, wie die jetzt so erfolgreich mit Story umgegangen sind, weil für die 25 besten Stories in Videogames, glaube ich, sind da doch sehr, sehr hohe Diskrepanzen vorhanden in den Sachen, die wir dort drin haben. Also das ist doch gar nicht drin, dass ich auf jeden Fall drin sehen würde. Was ist los? In der 25-Liste. Naja, gehen wir jetzt gleich hin. Bevor wir Liste gehen, ich glaube, wir können echt sagen, du hast lange über Gears of War erzählt und so. Man kann, glaube ich, festhalten, dass wenn eine emotionale Verbindung zum Spieler besteht, dass das Setting so ausgelutscht sein kann, wie man sich so denken kann, aber wenn es die Story schafft, dich halt emotional mitzunehmen, zu packen, oder auch über längere Zeit zu begleiten, wenn du mit den Charakteren wächst und ihr Abenteuer erlebst, dann reißt dich das einfach mit. Also, dann funktioniert sowas wie The Witcher, was in einem Fantasy-Setting, also gefühlt habe ich das auch schon 9 Millionen Mal gesehen, so das Witcher 2-Setting. Oder bei Gears of War halt diese militaristische Kriegssache in der Zukunft, letzter Kampf der Menschheit, das bedient auch Halo, es bedient Mass Effect. Das sind alles jetzt rein vom Setting her, vom Hintergrund ist das nicht wahnsinnig originell, aber trotzdem können diese Spiele dich mitreißen. Also ich habe mal ein Zitat von Ken Levine gelesen, dem Macher von Bioshock, der darauf angesprochen wurde, weil Bioshock ja so als storytechnisch extrem hochqualitatives Spiel immer gelobt wurde, wobei ich Bioshock 1 sehr langweilig fand. Ich auch. Und der hat zum Thema Storytelling in Videospielen gesagt, das Problem mit Videospiel-Story-Schreibern ist, dass die meisten davon in ihrem Leben einen Film gesehen und einen ein Buch gelesen haben. Und er wollte damit, glaube ich, sagen, dass das irgendwie so ein Problem der Branche ist, dass man sich irgendwie immer nur an dem orientiert, was schon tausendmal durchgekaut wurde. Also, dass es sehr schwer ist, da eigene originäre Ideen zu haben und zu entwickeln, weil sich halt der 500.000. Modern Warfare-Shooter gefühlt erstmal besser verkauft als ein abgefahrenes Grafikexperiment mit noch so einer tollen Story. Also ich glaube, da sind wir als Gamer oder die ganze Gamerbranche auch nicht komplett unschuldig dran, weil diese Geek-Kultur, die ist ja schon, ich will nicht sagen hermetisch abgeschlossen. Könnte ich ewig lange drüber reden. Ich kann nichts mehr sehen mit Zombies, mit Piraten oder Ninjas. Genau. Ich kann es echt nicht mehr sehen. Zombies gehen immer, aber der Rest... Nee, ja, gehen auch nicht mehr. Ich kann Zombies nicht mehr sehen. Ich mag Zombies auch, aber das stimmt schon. Also gerade dieses Videospiel-Nerd-Kultur, wenn die irgendwas hat, was sie jetzt als den neuen heißen Scheiß ausmacht, dann wird immer so getan, als wäre das noch subversiv, ironisch und auf so einer Meta-Ebene. Aber eigentlich ist es nur noch ein Abklatsch vom Abklatsch vom Abklatsch. Also wirklich, wenn jetzt das nächste... Zombie Pirates riding on dinosaurs with rocket swords kommt. Ja, sagt erstmal jeder, ja genau, oh, geil, voll gekauft. Aber jetzt mal ganz im Ernst, Leute, das rotzen die Leute mittlerweile in ihrer Mittagspause hin, weil sie wissen, dass Nerds volle Kanne drauf anspringen, weil es total augenzwinkernd, popkulturell, ironisch, subversiv, Metaebene knickknack ist. Aber das ist es nicht mehr. Es ist langweilig, es ist ausgelutscht und es ist mittlerweile genauso ein Mainstream wie ein Weltkriegsshooter. Es damals war nur halt irgendwie auf so eine, wir meinen es ja gar nicht ernst Art. Aber es ist genauso langweilig wie das, was alle anderen machen. Ja, ich suche dazu, da gibt es einen sehr, sehr interessanten Artikel, der genau diese... Ich esse jetzt mal eine Reise. Mach das mal. Auch, bitte. Möchtet ihr auch? Das sind die von Fabian. Ich lade euch gerne ein. Achso, ja, dann essen wir die alle. Er mag sie eh nicht, er meint, er mag die nicht. Okay, dann ist okay. Aber nein, ich werde, genau zu diesem Thema gab es einen sehr, sehr interessanten Artikel von Patton Oswalt, amerikanischer Comedian und Schauspieler zum Beispiel bei King of Queens. King of Queens, der Spence dort gespielt hat. Fantastischer Schauspieler und Comedian. Und er hat einen Artikel genau zu dem Thema geschrieben, gibt uns unsere Nerdkultur zurück. Ne? Weil diese ganzen Sachen, die sich über die 70er, 80er, 90er aufgebaut haben, mit den Sachen, die du heute hast, dass du als Nerd Zombies geil findest, Piraten geil findest, ja, man sieht schon, dass es nicht so gut schmeckt. Ja, ein bisschen latschig sind die. Das ist mittlerweile so zum Klischee verkommen, und wenn sich die Nerds, die diese Sachen interessant und cool gemacht haben, jetzt nur aus diesem incestuösen Ideenpool bedienen können, dann können eben keine neuen Einflüsse reinkommen. Piraten sind cool geworden, weil die Leute sie für cool empfunden haben. Wenn du jetzt aber nur ein Abziehbild hast und daraus eine Geschichte machst oder neue Sachen machst, die auch nur Abziehbilder sind, wo kommen die neuen Einflüsse her? Und irgendwann ist dann eben der Zombie-Piraten-Ninja-Shooter dann da, wo im ersten Moment geil geschrieben wird und im zweiten Moment, nee, ich kauf's nicht, weil das habe ich ja schon. Und, ja genau, aber es ist dann leider auch der 20. Zombie-Piraten-Ninja-Shooter, der halt so eine, ey, wir sind genauso Nerds wie ihr, so einen Charme versprühen will. Aber das ist genauso ein durchkalkuliertes Produkt wie das nächste Modern Warfare. Ja. Probiert nur andere Leute erstmal anzusprechen. Deshalb aber die bin Mechanismen ich, dahinter sind ziemlich gleich. Ja, deshalb bin ich auch sehr dankbar, wenn jemand mit... Deswegen war Sucker Punch auch so scheiße. Das ist Sucker Punch, warum Sucker Punch absolut nicht funktioniert. Es ist einfach nur Klischee an Klischee an Klischee und Mädchen im kurzen Röcken gewesen. Keine Idee, keine Vision, keine Haltung, einfach das nachgebetet, was Nerds heutzutage vermeintlich geil finden. Das ist das Problem. Das ist ja das Gleiche bei Musik auch. Ja. Also ich meine, wenn du dich immer nur in deinem Genre bewegst, was ja in dem Fall dann die Videospiele wären, dann ist es halt inzestuöses Verhalten, und dann das ergibt sich aus der ganzen Substanz immer nur der gleiche Brei, und das wird aber immer schlechter und immer schlechter. Du musst halt deine Augen und Ohren irgendwie offen halten. Genau, deshalb bin ich dankbar, wenn in dem Medium wie Videospiele, wo natürlich sehr, sehr viel Geld mittlerweile investiert wird und Risiken eher weniger genommen werden. Nimm mal sowas wie hier Rockstar und Red Dead Redemption. Wir wollen jetzt nicht die Story da, aber wie emotional mich dieses Spiel mitgenommen hat und mein heutiges Ich eben. Ne? Also ich früher als Teenie sind mir die Tränen gekommen, wenn ich Terranigma durchgespielt habe und solche Sachen. Da hat mich sowas schon emotionaler mitgenommen. Ja, ey, ich schäme mich nicht dazu. Es war wirklich ein sehr, sehr schöner Moment. Ich habe den Abspann sogar auf Videokassette aufgenommen. toll, ne? Und jetzt gibt es YouTube. Jetzt jetzt kann man es auf YouTube direkt gucken. Aber dass ein Spiel wie Red Dead Redemption mich in Momenten, die ich nicht so erwartet habe, dass sie mich so treffen, und auch nicht nur rein, weil dort irgendein Twist in der Cutscene oder sonst was passiert, einfach die kleinen Momente, wo Charaktere irgendwas gemacht haben, wie das aufgebaut wurde, wo einfach sich alles in mir zusammengezogen hat, das finde ich toll. Ne? Wenn jemand, der wirklich noch Meinungsmacher sein kann und mit dem Medium so umgehen kann und auch die Chuzpe hat, dann wirklich dann sich sowas zu trauen, nicht die Standard-Cowboy-Story Nummer 17 dann abliefert, dann sehe ich da noch Hoffnung in der Richtung aus. Red Dead Redemption hat, ich glaube, dieses Jahr oder letztes Jahr oder irgendwann mal auch einen relativ hochdotierten so Writers-Preis bekommen für die beste fiktionale Geschichte in so einem Videospiel. Und wie ich finde, auch absolut verdient. Also es ist auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, was du genannt hast, Gregor, Red Dead Redemption. Finde ich auch, wenn ich mal so die letzten paar Jahre Revue passieren lasse mit noch so zwei, drei anderen Kandidaten, finde ich mit Abstand das Beste, was in Sachen Spannungsaufbau, Dramaturgie und Emotionalität und auch Schlüssigkeit der gesamten Geschichte in sich da gebracht wurde. Das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür, dass es eigentlich auch nicht so wahnsinnig originell ist, die Geschichte von Red Dead Redemption. Nee, eigentlich nicht, aber was draus gemacht wird. Genau, dieser alte, dieser abgewrackte Cowboy, der quasi gegen seinen Willen von Regierungsbeamten gezwungen wird, seine ehemaligen Bandenmitglieder dingfest zu machen. Also stand mal auf der anderen Seite des Gesetzes, ja, und jetzt kommt die US-Regierung, nimmt seine Familie als Geisel und fordert von ihm, seine ehemaligen Kollegen dem Gesetz zu überstellen, und dann kriegt er erst seine Frau und seinen Sohn wieder. Mhm. Und ich fand das absolut faszinierend, das sagen wir jetzt, oder? Also jetzt können wir wirklich über Red Dead sprechen, Leute, sonst wird sehr schwer über... Also es ist markiert in dem Teil, jetzt spoilen wir und reden spoilermäßig über Red Dead Redemption, also spult die nächsten 5-6 Minuten vor. Bitte genau. Das war für mich der absolute Magic Moment in Red Dead Redemption, als man das erste Mal nach, ich weiß nicht, 20, 30 Stunden, wenn man irgendwie den ganzen Kram so macht, den man da machen kann und Mexiko. Seine Zeit da verbringt... Was? Mexiko war sehr schön. Mexiko war es nicht, bitte sag im Moment. Mein persönlicher Magic Moment, wo mir das Herz rast und ich Gänsehaut hatte, war, als ich das erste Mal zu meiner Farm endlich das zurückkehrte. Du hast quasi alles erledigt, was diese bösen Regierungsbeamten von dir gefordert haben. Und du reitest so schnell du kannst endlich auf die Farm zu und hoffst drauf. Also ich wusste wirklich bis zu dem Moment nicht, ob deine Familie überhaupt noch lebt. Also ich krieg jetzt Gänsehaut. Genau das, Moment. Ich war so mitgerissen, weil die ganze Zeit, du siehst auch bis dahin, du siehst deine Frau ja nicht und deinen Sohn auch nicht. Es wird ja immer nur von ihnen geredet. Weißt du, das sind so in der Story übermächtige Figuren. Für dich als Spieler bist du ja ganz dicht dran, emotional deine Frau und deinen Sohn endlich zu retten quasi und sie wieder in die Arme zu schließen. Aber man sieht sie kein einziges Mal. Es geht nur immer um sie. Sie sind quasi so übermächtig, sie schweben über allem. Und gleichzeitig schwebt aber auch immer diese Gefahr drüber, dass sie schon längst tot sind. And now I know the only compass that I need is the one that leads back to you. And I know the only compass that I need, oh, is the one. Eigentlich, du reitest so schnell dorthin du kannst, du hast den letzten Bösewicht erledigt, musst aber noch... Oh Gott, bitte lass ihn noch leben, wie dieser Mexiko-Moment, den du angesprochen hast, gibt es wieder ein eigenes Lied, was eingespielt wurde, Compass, glaube ich, heißt es wirklich fantastisches, Compass that I need oder sowas, so großartig, und du reitest so schnell dorthin es kann, aber eigentlich, ich wollte parallel auch eigentlich nicht ankommen, ne? Ja, genau, ich hatte auch weil Angst. Weil ich eigentlich auch, ich habe Angst davor von dem, was mich dort erwartet, und dieser Moment, das ist ein Moment, der nicht in Cutscenes stattgefunden hat, der hat mich aber so berührt und so mitgenommen, und wirklich, dass ich, da war ich auch voll komplett drin gefangen in dem Spiel. Genau. Daran sieht man wieder, wie meisterhaft das geschrieben ist. Es wird dir auch nie explizit gesagt, dass du dir Sorgen um deine Familie machen musst. Also wenn man das ganze Spiel über ganz wörtlich nimmt und quasi nicht auf die Zwischentöne achtet, dann hat man ja nie Grund, sich Sorgen zu machen, weil die Regierungsbeamten, die ja immer wieder beteuern, ja natürlich, denen geht's gut, du musst nur noch diesen Auftrag für uns erledigen und dann schließt du sie endlich wieder in die Arme. Aber bring noch den und den um und dann, Junge, dann hast du alles geschafft, was von dir wollen, und dann kannst du dein Leben in Frieden leben. Und ich meine, wir alle wissen ja aus 1000 Krisen, aus Actionfilmen, aus Western, du kannst solchen Leuten nicht trauen. Also du weißt, du kannst weil nicht, es wird du kannst es einfach genau, nicht. Genau, du kannst doch nicht ernsthaft darauf vertrauen, dass die dir jetzt ihr Ehrenwort geben und die Wahrheit sagen und deiner Frau nicht schon längst in Kugel im genau, Kopf gejagt kann, haben. Genau, du musst einfach nur, genau, du kannst nichts anderes machen, außer deren zu folgen, mit teilweise auch Konsequenzen um dich drumherum. Ich meine, bis der Moment dort gekommen ist, auch ein weiterer Charakter, der finde ich sehr, sehr schön ausgearbeitet ist im Spiel Bonnie, wo du für die Farmbesitzerin oder die Tochter des Farmbesitzers, die deine erste Auftraggeberin dort ist. So wie sich das Ganze dort aufbaut, es würde sich normalerweise eine Liebesgeschichte oder so, du würdest erwarten, dass sich da was anbahnt. Ja, also es schwebt den Beinen, weil eigentlich es schwebt so mal. Es gibt da einen super tollen Moment, das allerletzte Mal, wenn John Marston die Farm verlässt. Dort wird nichts wirklich gesprochen. John Marston reitet weg und Bonnie steht draußen vor quasi steht vor dem Hauseingang, wirft ihm so einen Blick hinterher und schabt mit dem Fuß kurz im Dreck ein bisschen rum und geht dann langsam und pfeifend dann wieder ins Haus rein. Das war so ein Moment. Er sagt nichts aus, also es wird nicht direkt ausgesagt mit klaren Worten, aber inhaltlich wird so viel passiert auf so vielen Ebenen, was, wo du weißt, okay, sie würde gerne, aber sie kann nicht und er liebt seine Familie und das und das und das und es hat sich nicht dorthin ergeben. Das sind tausend Sachen, die abgelaufen sind, auch wieder so Moment, Gänsehaut. Genau, er liebt seine Familie und auch hier, das wird nie aber so plump gesagt. Es gibt keine schmalzigen Flashbacks und er genau, bricht nicht irgendwann nicht, mal ich habe sie kennengelernt damals. Ja, genau, und er bricht nicht irgendwie mal mit Tränen in den Augen zusammen und ich vermisse meine Frau, meinen Sohn so, hoffentlich sehe ich sie bald wieder. Also, wie du es gesagt hast, er kriegt ja auch immer wieder Angebote von Frauen und man sieht ja auch immer wieder irgendwelche Bardamen. Sorry, I'm married, ma'am. Ja, genau. Und dann tippt er einfach nur so seinen Hut und sagt, sorry, ma'am, I'm married und so. Also er ist halt irgendwie echt so ein harter, verhärmter Typ, bei dem du auch nicht ganz genau weißt, was in ihm vorgeht. Er hat schon viele böse Dinge in seinem Leben getan. Er bewegt sich nicht immer ganz auf der richtigen Seite des Gesetzes. So, der hat eine düstere Hintergrundgeschichte, hat ein vernarbtes Gesicht und so. Also es ist, glaube ich, ein sehr, sehr zerrissener, tiefer Charakter, wo man das merkt. Er hat gelebt, er hat sehr viel, genau, er hat auch sehr viel Böses getan. Er hat und sehr das viel ist, Böses getan. Das ist quasi kein Held. Es ist im Titel Redemption, Erlösung. Ja, ne? Genau. Und es ist dieser Pfad zur Erlösung, den du da als John Marston und stellvertretend für ihn eben auch als Spieler dann mit betrittst und bis zu der Richtung, wo es hingeht. Und es ist einfach, das merkst du natürlich erst, wenn du es dann durchgespielt hast, wie sehr dich das Spiel dann wirklich abgeholt hat und wie du was gemerkt hast. Und das rechne ich eben Rockstar hoch an. Das absolut. Das hat bei einem GTA 4 in Teilen funktioniert eben, dass Niko Bellic eben ein Charakter ist, der doch nicht so zu den typischen Helden oder kein kompletter Bösewicht oder sowas ist, aber das fand ich in Red Dead Redemption wesentlich cleverer mit dem Spiel selber verbaut, weil dort ist er eben ein Cowboy, dort erschießt er Leute. Er war ein Bösewicht, der da gekommen ist. Wenn ich als Niko Bellic den lieben Kerl, der eigentlich nicht wirklich was Böses machen will in den Cutscenes und zwischendurch dann komplett Amok fahre mit ihm und ja, Leute. Genau, draußen, das hat nie wirklich zusammengepasst. Das zerstört für mich eben ja, dann leichter, dass ihr das, deshalb Red Dead ist wirklich das Paradebeispiel. Das ist Storytelling, wie es sein kann in einem Videospiel, ja, im genau, besten Fall. Das nimmt die Geschichte ernst, es nimmt den Spieler ernst, es ist nicht plump, es ist nicht aufdringlich, es gibt dir nicht vor, wie du dich in der und der Szene zu fühlen hast, emotional. Sondern mit ganz feinen, subtilen Mitteln, wie wirst du auf so eine emotionale Reise geschickt, die dann auch, also ohne jetzt explizit nochmal das Ende zu verraten, nee. Aber... Hast dein T-Shirt also, auch nicht an. Ich habe ein T-Shirt, ja, vor allem, das ist ja noch nicht mal das Ende. Also dann nee, passiert ja in der Tat noch was. Aber also, so ein super Ende danach, das ist geil. Also genau, das fanden nämlich auch viele Leute, haben sich ein bisschen beschwert, dass das eigentliche Ende dann völlig antiklimatisch wäre und das wäre ein absoluter Downer und hey, was ist das denn für ein vages, doofes, nichtssagendes Ende? Fand ich total geil. Ich fand das, die Eier musst du erstmal haben, so einen Brecher ans Ende zu setzen und dann aber noch was folgen zu lassen, was aber nicht mehr so spektakulär ist wie der eigentliche große Showdown, sondern eben. Das eigentlich auf einer relativ ruhigen Note enden zu lassen. Eben, fand ich perfekt. Das war perfekt. Eben, ein paar Leute versuchen sich das ein bisschen so sozusagen schön zu reden in der Richtung, ja, das war ein Setup für das Sequel und so weiter und so fort. Ich fände es gut, wenn da kein Sequel dieser Story kommt, ehrlich gesagt. Ich muss dann nicht weiter wissen, was danach passiert. Aber komm, ich hätte schon Bock. Ja, meinst du? Ja. Ja, doch. Also in die Richtung, wo es gegangen ist, mit dem Charakter, den man da spielen wird. Ich weiß nicht, ob ich mit dem so eine Verbindung... Dann rede doch offen. Ja gut, dann sagen wir es jetzt, komm. Jetzt offen. Ist egal. Also, stimmt, wir können schon schlecht über Story reden, wenn wir... Okay, also als John Marston erschossen wird. Ey, und das fand ganz ich übrigens, am Ende. Das fand ich auch so schlimm. Du weißt ja, dir wird ja in den Cutscenes, wird dir quasi gezeigt, dass jetzt quasi eine Armada... Von Revolvermännern. Mit Protopanzern, Revolvermännern. Es ist eine Übermacht, die ja, auf genau, dich zukommt. Da nähert sich gerade einfach eine Übermacht und er hat keine Chance. Er wird es nicht überleben. Er schickt quasi noch schnell seine Frau und seinen Sohn weg, die sollen sich in Sicherheit bringen. Genau, und stellt sich dann. Er stellt sich wie ein Mann. Eben. Genau, er stellt sich. Eigentlich wusste er von Anfang an, dass er aus der Sache nicht lebend rauskommt. Er hat es ja nur hinausgezögert. Ja, und das weißt du seit dem Anfang des Spiels. Na, weil er geht er ist ja eigentlich auf dem Quest sozusagen seine komplette Bande sozusagen dann auszulöschen. Ne? Der Westen, man sieht ja, das Spiel fängt ja direkt am Ende des Wilden Westens an, es werden Autos gefahren und alles drum und dran. Genau, er ist der Letzte der alten, also du fährst ja auch dann später mit Autos in Blackwater und allem, also nicht du selbst, aber wirst gefahren. Alles spielt im Spiel eben darauf hin, dass das ist das Ende der Western-Ära. Ja? Er ist ein altes Relikt und er kümmert sich im ganzen Spiel darum, diese letzten Relikte, was seine ehemaligen Bandenmitglieder sind, eins zu eins zu tilgen, und es bleibt natürlich ein letzter übrig. Und eigentlich es ist die logische Konsequenz. Er macht die Tür auf und anstatt in die Lava runterzugehen, geht er vor. Und vor allem, das fand ich auch gut, das Spiel schaltet nochmal in diesen Red Dead-Modus rum, dass du sagen kannst, okay, vielleicht habe ich doch eine Chance. Als Spieler bist du natürlich versucht, okay, vielleicht kann ich die ja noch erschießen, aber eigentlich weißt du, dass es nicht geht. Eigentlich als Charakter hat es schon längst sich seinem Schicksal ergeben. Oh, das fand ich auch so eine grausame Szene, dass wirklich John Marston, er tritt dann wirklich so aus der Scheune raus und er blickt irgendwie in 20, 30 Pistolenläufe und er weiß, er wird erschossen. Wie ich die gehasst habe, diese Penner. Und wirklich, und dass das Spiel dir noch einmal die Möglichkeit gibt, im Zeitlupen-Modus, wie du das ganze Spiel über schon gemacht hast, so Gegner anzuvisieren und noch ein paar Schüsse zu landen. Genau. Für eine Sekunde denkst du ja wirklich, okay, vielleicht komme ich irgendwie aus der Nummer lebend raus. Aber selbst wenn du fünf von denen abknallst, dann erschießen dich halt die anderen 25. Also du, auf jeden Fall wirst du das nicht überleben. Oh, ey, wie da mit deinen Gefühlen gespielt wird. So dieser letzte Funken Hoffnung, der aber auch nur für eine Sekunde da ist. Und dann gehst du im Pulverdampf unter. Und ach, es war alles ganz grauenvoll. Also Red Dead Redemption, ey, ohne Scheiß, mit das emotional zum Mitreißen zu spielen der letzten paar Jahre. Wer es echt nicht gespielt hat, wirklich, Leute, holt's nach. Das ist einfach eine Sache. Vor allem nachdem wir es jetzt gespoilt haben, und zwar komplett. Ja. Naja, obwohl, aber das Spiel ist ja an und für sich, hat es ja trotzdem sehr, sehr viele Momente, wo du einfach Gänsehaut bekommst. Allein so, das nach erste Mexiko Mal ein zu reiten. Ja, aber Mexiko zu reiten, das erste Mal ein Pferd zu fangen und sowas. Also das Pferd fangen und auch die Pferd-Animationen und sowas. Red Dead Redemption ist ja nicht nur für die Story oder in Sachen Story einfach ein, das stimmt, man kann es auch spielen, Spiel. wenn man also alleine eine gefesselte Frau auf die Gleise zu legen und dafür ein Achievement zu kriegen, das lohnt eigentlich schon mal, das Spielen. Ja, man kann wirklich sehr, sehr viel damit anstellen. Also mein persönlich aktuell liebstes Open-World-Spiel von den neuen Sachen. Ja, manch auch. So. Das war nun der erste Teil des Storytelling-Podcasts. Wir werden uns im zweiten und finalen Teil des Casts sehr ausführlich mit der Top 25 der besten Spiele-Stories aller Zeiten auseinandersetzen. Jedenfalls nach dem lieben Menschen im Internet, der diese Liste zusammengestellt hat, und alles ausführlich diskutieren. Das wird aber erst im nächsten Jahr folgen, denn zuerst kommt natürlich gegen Silvester hin der beste Spiele 2011 Cast, und der war dieses Mal ganz, ganz, ganz besonders umfangreich. Plus an Weihnachten wird es eine kleine Überraschung geben, die ich an dieser Stelle aber noch nicht verraten will. Also im Namen von Wolf und Chris sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Es war einmal, lange nach dem zweiten dunklen Zeitalter, als Drachen den dämmerigen Himmel durchflogen und die Sterne am Nachthimmel besonders hell strahlten, dass die Menschheit wieder nach der Macht über die Natur strebte. Ihre neue Waffe hieß Technik, und die Menschen schwangen sie voller Zuversicht. Nach und nach enthüllten die Maschinen des Fortschritts die Geheimnisse um Licht und Dunkelheit. Ganze Nationen glaubten fest, dass ihre technische Macht gar grenzenlos sei. Der Wettbewerb war hart in diesen produktiven Tagen. Geschickte Arbeit wurde ein wertvolles Handelsgut. Und so schlossen sich die Handwerker des Landes zusammen, um ihre Interessen zu vertreten und ihre Geheimnisse zu beschützen. Diese Gruppen gewannen an Macht, so wie die Zahl ihrer Mitglieder wuchs. Einige, wie die Schmiede und die Kleriker, besaßen bald ganze Länder und eigene Armeen zur Verteidigung. So begann das Zeitalter der großen Gilden. Enorme Stadtstaaten, gewidmet der absoluten Kontrolle über ihr Wissen, zusammengehalten durch Tradition, Stolz und Angst. Schon nach wenigen Generationen war der ganze Handel der Welt fest in ihren Händen. Aber nicht alle Gilden waren so machthungrig. Die Fadenspinner und Tuchweber wollten nur ohne Einmischung ihrer Arbeit nachgehen. Politik interessierte sie nicht. Und so überließen sie die Verwaltung von Steuern und Kriegen den anderen. Deshalb erreichte die Gilde der Weber niemals die Berühmtheit der Schäfer oder der Glasbläser. Ihre Zahl war klein, denn ihre strengen Regeln verbaten jedermann die Mitgliedschaft, außer den Kindern der Mitglieder. Heirat mit Außenstehenden war erst verpönt, dann schließlich verboten. Außenseiter betrachteten die geschlossene Gesellschaft der Weber mit Misstrauen. Dennoch hatte diese Sitte auch Vorteile. Die natürlichen Talente der Weber wurden vererbt und verfeinert, Generation über Generation hinweg, sodass die größten unter ihnen Gewebe von außergewöhnlicher Schönheit schufen, über welche die ganze Welt staunte. Waren, die das Siegel der Webergilde trugen, erreichten Höchstpreise. So sammelten die Weber still und heimlich enormen Reichtum an. Wie die anderen Gilden hatten auch die Weber eine Lebensphilosophie entwickelt, die sich auf die Werkzeuge und Gepflogenheiten ihres Handwerks gründete. In ihren Webrahmen aus Holz erkannten sie die Symbole der reinen Wahrheit und fanden bald Wege, Muster der Beeinflussung in ihre Tücher zu weben. Die Stoffe der Gilde wurden bald dafür bekannt, nicht nur schön zu sein. Einige verhalfen Kranken zu schnellerer Genesung, andere waren ein guter Talisman gegen jede Art von Unglück. Im Laufe der Zeit übertraf die Kunst der Weber die Grenzen von reinem Tuch. Sie ließen Faden und Werkzeug ihrer Vorfahren zurück, um mit Licht und Musik zu weben. So spannen sie neue Muster direkt in das Gewebe von Zeit und Raum. Die anderen Gilden sahen diese Arbeit voller Angst und bezeichneten sie als Hexenwerk. Viele der Weber wurden verfolgt und verurteilt, einige gehängt. Um ihr Erbe zu schützen, gaben die Weber einen Teil ihres Reichtums aus, um eine kleine Insel weit weg vom Festland zu erwerben. Sie packten ihre Spindeln, Stühle und Schiffchen zusammen und zogen sich vom Rest der Welt zurück, um ihre Künste im Exil zu verfeinern. Kriege und Seuchen folgten. Große Gilden stürzten in den Ruin, andere stiegen auf. Die aus den Fugen geratene Welt vergaß beinahe die Gilde der Weber. Und nur wenige fanden einen Grund, ihre Heimat zu besuchen. Eine rätselhafte Insel, von ewigem Nebel umgeben, von Seeleuten gemieden, von alten Karten genannt, Loon. Lady Signa, liebes Kind, schon so früh aus dem Bett. Was bringt dich her? Ich wünsche eine Audienz bei den Ältesten. Sieh dich an, bleich wie Schnee, und deine Hände zittern. Setz dich. Allein die Idee, den langen Weg zu gehen. Du wärst jetzt nicht hier, wenn ich noch eine Hebamme wäre. Das kann ich dir sagen. Nun, Was hast du gesagt? Eine Audienz? Ich muss mit ihnen reden. Sofort. Die Ältesten. Worum geht es? Eine wichtige Sache. Bitte, Hedge. Eine Audienz. Oh je. Warte hier. Die alte Hedge kriegt dich schon rein. Ich erinnere mich nicht, dich gerufen zu haben, Hedge. Vergib mir, ältester Atropos. Lady Signa ist in der Vorkammer. Sie verlangt eine Audienz. Jetzt? So spät am Nachmittag? Euer Ehrwürdigkeit, das Mädchen ist noch nicht gesund. Dennoch kam sie allein. Ich werde reden. Signa, Älteste, hört mich. Ich kann nicht mehr schweigen. Das ist offensichtlich. Lady Signa. Wir trauern um euren Verlust. Trauert nicht um mich, Älteste. Spart euch das Beileid für die Gilde auf. Ich glaube nicht, dass die Gilde unser Beileid nötig hat. Wie viele Neugeborene müssen denn noch sterben, bevor die Gilde euer Beileid verdient? So spricht man nicht mit einem Ältesten, junge Frau. Nein. Dann gib mir die richtigen Worte, Lachesis. Sag mir, wie ich mich ärgern soll. Ärger steht dir nicht. Beruhige dich, Kind. Sag uns, was dich so bewegt. Unsere Saat ist verkommen, älteste Klutos. Wir haben zu lange unter unseren Regeln gelebt. Fast alle Kinder werden totgeboren. Jene, die überleben, sind meist verstümmelte Monstren. Unsere Zahl sinkt. Nur noch wenige sind übrig und alles im Namen der Regeln, die seit 1000 Jahren überholt sind. Dieselben Regeln, die unser nicht unerhebliches Talent hervorgebracht haben. Aber welchen Sinn wird unser Talent haben, wenn keiner mehr es ausführen kann? Denselben Sinn, den es heute hat, Signa. Die Erfüllung des Gewebes, das ist unser einziger Sinn. Ihr sprecht vom Gewebe, als sei es unser Herr. Aber die Wandteppiche erzählen von einer Zeit, als wir die Herren waren. Bitte, Älteste, es ist Macht im Webstuhl. Also nach Macht strebst du. Was sollten wir mit dieser Macht tun? Benutzt sie! Ich flehe euch an, älteste Klotos. Benutzt den Webstuhl, um unser Leiden zu beenden und Leben und Gesundheit in unsere Kinder zu bringen. Die Änderung im Gewebe wäre klein. Jeder von uns könnte sie einweben. Uns fehlt nur der Mut. Bittest du für die Gilde oder für dich selbst? Beides. Signa, es ist wahr, dass der Webstuhl die Macht hat, nach der du suchst. Es ist auch wahr, dass unsere Vorfahren diese Macht benutzen. Vielleicht verstanden sie das Gewebe besser als wir. Oder vielleicht waren die Fäden einfach dicker in diesen einfachen Zeiten. Es macht keinen Unterschied. Wir wagen es heute nicht mehr, das Gewebe zu ändern. Wir verstehen die feinen Details nicht mehr. Wir können nur noch unser Schicksal im Gewebe beobachten. Du fragst nach einem Wundersignal. Aber wir sind keine Götter. Wir können nur deuten. Deuten? Ihr verwaltet doch nur noch. Wie könnt ihr das Erbe verschwenden, für das unsere Vorfahren ihr Leben gaben? Euer frommes Händeringen verspottet ihre Hingabe. Wer sind jetzt die Weber und wer die Gewebten? Genug. Ich habe diese Hysterie aus Verständnis für deinen Verlust geduldet. Aber ich kann diese Blasphemie in Anwesenheit des Webstuhls nicht erlauben. Du wirst zu deinem Z zurückgehen und dieses Gespräch vergessen. Wenn ich jemals wieder davon höre, wirst du die Strafe erleiden, die alle trifft, die sich nicht den Ältesten fügen. Muss ich noch deutlicher werden? Nein, ältester Atropos. Dann geh. Und richte uns nicht, Signor. Nur der Webstuhl mag richten. Einen grauen Faden bemerken. Oh, es ist ja so einfach. Ich binde ihn ans Ende des Schiffchens. Ja, lass den Webstuhl arbeiten. Wurf. Schlag. Gelehrt hätte. Wurf, Schlag, Tritt, Ruhe, Wurf, Schlag, Tritt, Ruhe, rein und raus, durch und zurück, rein und raus, durch und zurück, Wurf, Schlag, Tritt, Ruhe, rein und raus. Tragweite deiner Tat. Nur das Gewebe mag richten, ältester Atropos. Wir müssen dieses Vergehen bestrafen. Tut, was ihr müsst. Das Kind lebt. Mein Teil ist getan. Gib das Kind zu Hetzel. Sorg für ihn, wie du für mich gesorgt hast. Anders könnte ich es gar nicht. Ich bin bereit. Lady Sigma, du bist schuldig des Verrats an der Gilde. Du hast das Heiligtum des Webstuhls verletzt. Du hast das Muster des Gewebes verändert, um deine eigenen Gelüste zu befriedigen. Gegen den Willen der Ältesten. Du bist hiermit... jetzt und für immer aus der Gilde der Weber ausgestoßen. Du sollst weder dieses Kind noch einmal sehen, noch einen Fuß auf diese Insel setzen. Von heute an bis zum Ende aller Tage sollst du in ewiger Einsamkeit über den Himmel ziehen. Dein Weinen soll ein Zeichen sein für alle, die ihre Vorbestimmung ändern wollen. Ja. Ein Schwan. Immer noch schön. Nur wenige im Dorf der Weber sahen den großen Schwan im Nachthimmel verschwinden. Doch schon bald erfuhren sie von Lady Signas Herausforderung und der schrecklichen Rache der Ältesten. Alle wollten das Kind sehen, nicht geboren von einer Frau, sondern durch den Webstuhl selbst. Ein Kind, dessen Geburt nicht vorhergesagt war. Es wurde entschieden, das Kind außerhalb des Dorfes aufzuziehen, bis zu seinem 17. Lebensjahr. Dann sollte sein Schicksal vom Rat der Ältesten entschieden werden. Die alte Dame Hetschel erklärte sich bereit, das Kind des Webstuhls aufzuziehen. Sie nannte den kleinen Jungen Bobby. Bobbin? Bobbin, mach auf, Kind. Hetschel? Richtig, Junge. Raus aus den Federn. Es ist noch dunkel. Ich weiß, Kleine. Komm raus und zieh dich an. Warum? Ich schlaf noch. Da draußen ist etwas, das du sehen solltest. Schnell, gleich geht die Sonne auf. Hier rum. Ich hab doch gesagt, nimm die Decke mit, oder? Hier, mein Schal ist auch warm. Ich sehe nichts. Geduld. Sie wird kommen. Sie kommt jedes Jahr, seit es dich gibt. Wie sieht sie aus? Sie sieht... Warte, da, zwischen den Bäumen. Nein, nur eine Eule. Von hier oben sieht das Dorf so klein aus. Welcher Stern ist das? Der ganz helle? Der Morgenstern. Du kannst ihn auch tagsüber sehen, wenn die Sonne günstig steht. Sieh, da unten, tiefer, knapp über dem Wasser. Kannst du sie sehen? Das ist nur eine Seemöwe. Sieh nochmal. Oh! Ein Schwan. Bobbin, ein weißer Schwan. Alles Gute zum Geburtstag, armer Junge. Da kommt sie. Schau, sie fliegt über uns. Sie ist schön. Ja, immer noch schön. Warum klingt sie so traurig? Weil sie allein ist. Stolz und allein. Sie fliegt weg. Wohin fliegt sie, Hetschel? Aus dem Einfluss des Gewebes, nehme ich an. Können wir sie besuchen? Geh nicht zu nah an die Klippe. Nein, Bobbin, wir können sie nicht besuchen. Die, die das Gewebe hervorgebracht hat, sind für immer in sein Netz gespannt. Wohin dieser Schwan fliegt, dorthin können wir niemals gehen. Die Sonne geht auf. Du gähnst ja. Komm, zurück nach Hause und ins Bett. Die Zeit meinte es gut mit Bobbin Threadbare. Der Junge wuchs groß und schlank heran, mit tiefen blauen Augen, aus denen Übermut und Intelligenz funkelte. Trotzdem ging Bobbin nie in die Schule. Die Ältesten erlaubten es nicht. Den anderen Kindern wurde gesagt, er sei ein Schwachkopf. Und diese beschimpften ihn grausam und warfen Steine, wenn er ihnen zu nahe kam. Und so verbrachte der Junge seine Tage in Einsamkeit. Durchkämmte den Strand nach Feuerholz und durchstreifte die Hügel und Wälder der kleinen Insel, bis niemand sie besser kannte als er. Die alte Hetschel kümmerte sich um Bobbin wie um ein eigenes Kind. Sie sah seine wachsende Bitterkeit und flehte die Ältesten an, sein grausames Exil zu beenden. Aber die Ältesten hatten Angst vor Bobbin. Und das nicht ohne Grund. Seine unerwartete Geburt hatte das Gewebe in Chaos gestürzt. Jahr um Jahr beobachteten sie mit wachsender Furcht, wie sich die Schatten der Apokalypse durch das Muster im Webstuhl fraßen. Bobbins Faden webte sich seinen Weg zu einem Schicksal überwältigender Wichtigkeit. Das Muster löste sich auf. Und niemand wusste, wie man den Verfall aufhalten konnte. Die Ältesten verheimlichten Bobbin, wer er war und wie er auf die Welt gekommen war. Sie beteten, dass Bobbin sein Schicksal nicht erfüllen würde, wenn er niemals die Insel verlassen und niemals das Handwerk des magischen Webens erlernen könnte. Sie schöpften keinen Verdacht, dass die Ausbildung schon begonnen hatte. Nicht heute Nacht, Mutter Hatchel. Heute Nacht erst recht. Zieh die Vorhänge zu. Setz dich ans Feuer. Nun sag mir, wie viele Noten hat ein Spruch? 4. Die Namen? Der Wurf. Weiter. Der Schlag. Und? Der Tritt und die Ruhe. Gut. Lass mal sehen, ob du dich an den Spruch erinnerst, den ich dir gezeigt habe. Spinn ihn mal. Erbärmlich. Hör zu. Jetzt weißt du, was die anderen Jungen in der Schule machen. Aber ich werde das Weben nie lernen. Blödsinn. Denkst du, jeder Weber wird mit einer goldenen Kehle geboren? Erst jahrelange Übung macht den Meister. Wie lange, glaubst du, weben die Ältesten schon? Fast so lang wie ich. Und das ist wirklich ganz schön lang. Aber womit fange ich an? Hiermit. Weißt du, was das hier ist? Nein. Dies ist ein Webstab. Unsere Vorfahren spannen damit Wolle zu feinem Faden. Heute spinnen wir Musik und Licht zu Fäden der Macht. Zeig es mir. Halte den Stab in deiner Hand. So wie jetzt. Keine Angst. Nun spinne den Spruch, den ich dir beigebracht habe. Nur die erste Note. Versuch es noch einmal. Aber dieses Mal zieh die Note in deinem Hals nach oben. Etwa so. Kannst du das? Glaube schon. Er leuchtet. So siehst du, wann du den Ton getroffen hast. Versuch die Schlag- und die Trittnote. Du lernst schnell. Was passiert, wenn ich alle 4 spinne? Sollten wir das nicht ausprobieren? Lass mich das erst schließen. Hör genau zu. Ich will, dass du die 4 Noten spinnst. Warte bei jeder Note, bis der Stab leuchtet. Wenn du die letzte Note anstimmst, richte den Stab auf das Garnknäuel, das in dem Korb dort liegt. Aber den hast du zugemacht. Genau. Diese vier Noten ergeben den Spruch des Öffnens. Du wirst den Deckel des Korbes anheben, ohne ihn zu berühren. Tut das weh? Es kitzelt etwas. Denk daran. Konzentriere dich auf das Knäuel im Korb. Nun spinn. Still. Gut. Ich glaube, niemand hat uns gehört. Welche Sprüche kennst du noch? Gib mir das. Du hast heute Nacht genug gesponnen. Ab ins Bett mit dir. Morgen ist ein großer Tag. Wir müssen beide früh raus. Lass mich dieses Jahr alleine hin, Mutter Hatchel. Allein? Nun, du bist sicher alt genug. Geh allein, Bobbin. Mich stört es nicht länger, im Bett zu bleiben. Es war noch dunkel, als Bobbin erwachte. Leise, um Hatchel nicht zu wecken, schlüpfte er in seine warme, graue Kutte und ging nach draußen in die Kälte der Dämmerung. Der Weg zur Klippe war steil und in der Dunkelheit gefährlich. Nur die Wellen, die sich an den Felsen brachen, waren zu hören. Es war eine gute halbe Stunde vor Sonnenaufgang, als Bobbin an der Klippe angelangt war. Er setzte sich unter einen alten, kahlen Baum und lehnte sich zurück, um auf den 17. Besuch des Schwans zu warten. Schon nach einer Minute schlief er tief und fest.